Hier zu sitzen scheint mir so ein bisschen Preaching to the Converted, wenn ich hier so ein bisschen ins Publikum gucke. Trotzdem schön, dass ihr hier heute Abend gekommen seid. Für mich ist es auf eine andere Art auch nochmal ein Déjà-vu, weil das, was ich hier jetzt in Teilen vorstelle, weil wir beide haben uns den heutigen Abend ein bisschen eben aufgeteilt. Und ich werde aus einem eigentlich längeren Vortrag etwas zugespitzt, etwas zum Thema linker Antisemitismus sagen, mit einer Schwerpunktsetzung auf die Zeit nach 1967. Das wird sich dann gleich auch ergeben, woher diese Zäsur kommt. Und ich freue mich aber besonders, eben auch hier mit Olaf heute zusammenzusitzen, weil ich finde, dass er in seinen Arbeiten etwas sehr Wesentliches und Wichtiges formuliert hat, nämlich die Perspektive eben auch ganz deutlich auf die gesamte Geschichte der historischen Linken auch auszuweiten, weil ich glaube, dass es gerade, was die Affekte, antisemitischen oder antijüdischen Affekte eben auch seit dem 19. Jahrhunderts in der Linken angeht. Also wer Heine studiert, da geht's dann schon los, kann schon in seinem Werk viel finden. Das kann ich deswegen beurteilen, weil ich eigentlich von Hause aus gelernter Literaturwissenschaftler bin und auch mich mit Heine viel auseinandergesetzt habe. Also da geht es also schon los. Und dann über die Auseinandersetzung der SPD, dann der KPD im 20. Jahrhundert, das sind also viele wichtige Inhalte, die, denke ich, auch viel mehr noch in Fokus genommen werden. Und das ist so ein bisschen ein Steckenpferd von mir, dass ich an dieser Stelle immer wenn ich mich hier Szene öffentlich äußere, auch in dem Zusammenhang immer wieder auf Peter Weiß' Ästhetik des Widerstands auch hinweise, dass ich insbesondere auch im Widerstreit der Shoah eben auseinandergesetzt habe mit der antifaschistischen Linken, mit der Politik der SPD und KPD, zwar fiktionalisiert in seinem Roman Ästhetik des Widerstandes, aber doch trotzdem dicht an den historischen Fakten und eben der Tatsache, dass die historische antifaschistische Linke auch sich hier ein Versagen zum Vorwurf machen lassen muss. Das jetzt ganz allgemein vorweg. Nach diesen ganz allgemeinen Anmerkungen vorweg möchte ich zwei weitere Anmerkungen vorweg machen, die möglicherweise auch ein bisschen nochmal Themen aufgreifen, die hier auf den letzten Veranstaltungen schon thematisiert worden sind. Ich möchte zu Beginn mit Rückgriff auf die kritische Theorie ein paar Bezugspunkte formulieren, die ich als Voraussetzung der Auseinandersetzung mit Antisemitismus im Allgemeinen, aber eben auch der Auseinandersetzung mit linken Antisemitismus im Besonderen für grundlegend halte. Zum einen, das ist mir nochmal wichtig, ich bin kein Philosoph und ich glaube, viele, die zum Beispiel die Dialektik der Aufklärung immer zitieren, da weiß ich immer gar nicht, ob sie sich auch wirklich alle selbst gelesen haben. Ich bin da also nicht so gut drin. Trotz allem glaube ich, dass die kritische Theorie eben in der Tat ein ganz maßgeblicher Bezugspunkt und Fixpunkt in der Auseinandersetzung mit dem Begriff von modernen Antisemitismus auch ist. Und ich verstehe aber diese Theorie eben als eine Denkbewegung beziehungsweise als eine Theorie von moderner Gesellschaft, die sich eben nicht als ein abgeschlossenes theoretisches Deutungsfeld präsentiert, sondern eine diskursive Praxis darstellt, die ein Spannungsverhältnis von Gesellschaft und Individuum aufmacht. Und ich glaube auch, dass diese Voraussetzung, diese methodische, wissenschaftliche Voraussetzung auch wichtig ist, um sich dem Begriff des Antisemitismus eben auch angemessen nähern zu können. Es ist so, dass ja gerade in den letzten Jahren, ich will nur als Schlagwort kurz Lars Rensmann benennen, es ja auch nochmal Versuche gab, die kritische Theorie auch nochmal aufzuarbeiten, auch nochmal zu erweitern und um neue Aspekte auch zu ergänzen. Das will ich nur hier am Rande erwähnt haben. Das zugrunde liegende Menschenbild der kritischen Theorie finde ich richtig und relevant, indem es eben ein Individuum nicht als bloßes Objekt gesellschaftlicher Bedingungen betrachtet, sondern als eigenverantwortlich und auch als handelnd in diesem Spannungsverhältnis. Wichtig ist mir im Hinblick auf meine weiteren Ausführungen weiterhin, das Individuum steht in seiner Weltdeutung nie außerhalb von gesellschaftlichen Realitäten. Und das heißt eben dann auch konkret, dass sich auch eine radikale Linke, eine deutsche radikale Linke, meiner Meinung nach vor allem zweierlei ist. Sie ist vielleicht im positiven Sinne eben möglicherweise Bezugspunkt zu antifaschistischem Widerstand vor 1945, den ich aber auch gerade auch schon mal ein bisschen relativiert habe in seiner glorreichen Geschichte. Zum anderen ist aber eben die radikale Linke oder wir, da möchte ich mich auch mit einbeziehen selbstverständlich, vor allen Dingen auch Geborene des deutschen Täterkollektivs. Und ich finde es spannend, eben auch diesen Aspekt zu beurteilen unter der Frage, inwieweit eben es eine Bereitschaft gibt, in diesem Sinne auch historische und damit eben auch politische Verantwortung in der Gegenwart zu übernehmen. Ich will jetzt hier keine Wiederauflage einer Einführung zur kritischen Theorie entwickeln, sondern will im Wesentlichen nochmal auf Konstellationen im direkten Zusammenhang mit der Auseinandersetzung der kritischen Theorie hinweisen. Mir ist wichtig, die kritische Theorie benennt die Authority and Personality zum Bezugspunkt ihrer methodisch-analytischen Qualifizierung von Antisemitismus. Demnach drückt sich eine autoritäre Charakterstruktur in einer von Adorno Horkheimer selbst als Radfahrersyndrom bezeichneten Haltung aus. Nach unten wird getreten, nach oben wird gebuckelt. Und die Ambivalenz von Gehorsam und Auflehnung wird auf das Verhältnis von eigener Gruppe und Fremdgruppe projiziert. Der Autoritäre rebelliert in diesem Spannungsverhältnis also konformistisch. Das heißt, er richtet seine Aggression nicht gegen die Autoritäten der eigenen Gruppe, sondern gegen Fremdgruppen und unterwirft sich den Autoritäten der eigenen Gruppe. Ich finde diese Konstellation deswegen ganz spannend, weil ich glaube, dass man sie auch strukturell übertragen kann, eben genau auf das Verhältnis zwischen deutscher Linke, die nachgeborene Tätergeneration sind, und eben ihrem oder unserem Verhältnis zur deutschen Geschichte und den entsprechenden Projektionen oder auch Abwehren, die das möglicherweise bewerkstelligt. Die kritische Theorie sagt, dass die innere und äußere Deutung der Welt grundsätzlich projektiv ist, und das gilt eben auch ganz allgemein. Und dann aber eine wichtige Unterscheidung eben macht zwischen dem autoritären Charakter und dem nicht autoritären Charakter, nämlich dass der nicht autoritäre Charakter oder vielleicht auch weniger autoritäre Charakter den projektiven Gehalt der eigenen Deutung reflektieren und diese eigene Deutung auch möglicherweise revidieren kann. Und das finde ich eben auch eine ganz wichtige theoretische Voraussetzung, beziehungsweise auch eine ganz wichtige praktische Erkenntnis in der Frage in Auseinandersetzung zum Antisemitismus in der Linken. Dieses Ensemble autoritärer und nicht autoritärer Charakter erscheint mir auch als ein Schlüssel, um nämlich innerlinke Auseinandersetzung, um die Deutungsdiskurse zu entschlüsseln. Nämlich inwieweit es gelingt, selbstreflexiv und mit der Bereitschaft, auch sich selber in Frage zu stellen, politische Auseinandersetzungen zu führen. Konkret scheint mir diese Konstellation auch deswegen einschlägig zu sein und in der Auseinandersetzung der radikalen Linken mit dem historischen Erbe der Shoah, inwieweit es eine Bereitschaft gibt, dieses Erbe in eine eigene politische Haltung zu integrieren oder eben auch abzuwehren. Und diese Abwehr ist es dann, die ich dann auch als einen Schlüssel im Verständnis eines linken Antisemitismus verstehen würde. Das war die erste, etwas ausführlichere Anmerkung. Zweite Anmerkung, vielleicht sind das auch Selbstverständlichkeiten, ich will sie trotzdem kurz umreißen. In der aktuellen Auseinandersetzung um Antisemitismus und auch linken Antisemitismus halte ich es für evident, dass Antisemitismus kein statisch-lineares Ideologiekonstrukt ist mit einer eindimensionalen Deutungsstruktur. Vielmehr stellt meiner Meinung nach Antisemitismus ein dynamisches und auch von Ungleichzeitigkeiten charakterisiertes Vorurteilsmuster dar, das die kritische Theorie ja selber als Gerücht vom Juden bezeichnet hat. Ich will das kurz zwei an Schlagworten oder an zwei Schlaglichter nochmal deutlich machen. Einmal historisch. Adolf Stöcker, Hofprediger zwischen 1874 und 1890 im Zweiten Deutschen Kaiserreich, galt als einer der einflussreichsten antisemitischen Agitatoren in Deutschland im ausgehenden 19. Jahrhundert, der maßgeblich mit an der Transformation des christlichen Antijudaismus hin zu einem völkisch-christlichen Antisemitismusbild mitgearbeitet hat, aber eben auch durchaus Anknüpfungspunkte an einen parallel bestehenden rassisch grundierten Antisemitismus eines Wilhelm Maas formuliert hat. Die beiden waren zwar über Kreuz, also Maas und Stöcker haben sich nicht vertragen, trotzdem haben beide in ihrer historischen Wirkung jeweils Anknüpfungspunkte dahingehend geliefert, dass spätere Bezugnahmen auf die verschiedenen Elemente, nämlich gleichzeitig auf völkische Elemente möglich waren, aber auch auf rassische Elemente möglich waren, aber auch gleichzeitig wiederum auch christliche, antijüdische Vorurteilsstrukturen integriert werden konnten. Dann ein weiteres Beispiel, was so ein bisschen in die Gegenwart kommt, aus dem Jahr 1953. Da geht es um Martin Buber, jüdischer Religionsphilosoph, der 1938 es noch geschafft hat, aus Deutschland zu fliehen und zu emigrieren. Und der dann 1953 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen bekommen hat. Und ausgerechnet Hans Blüher, also ein nationalsozialistischer, querstrich antisemitischer Schriftsteller, hat ihm dann gratuliert zu dieser Verleihung des Buchpreises. Martin Buber, ein höflicher Mensch, bedankt sich und wendet sich dann aber an Hans Blüher, weil Hans Blüher 1931 ein glühendes antisemitisches Pamphlet halt veröffentlicht hat, in dem er auch unter falscher Zitierung von Buber halt gegen deutsche Judentum gehetzt hat. Und das veranlasst dann Martin Buber, nachdem er sich, wie gesagt, für diese Glückwünsche bedankt hat, in einem Brief zu folgender Frage an Hans Blüher. Zitat: Wohlgemerkt, ich trage Ihnen persönlich nichts nach. Das ist nicht meine Art. Aber ich wüsste gerne, wie Sie heute zu einem solchen, auf solchem Material aufgebauten Buch, 1931, stehen, das Sie in kritischster Zeit in die deutsche Landschaft geworfen haben. Es geht hier um die große und allgemein bedeutsame Frage, wie der Sprecher wirkender Worte zu der Verantwortung für die gesprochenen Worte steht. Ja, Hans Blüher, und das ist eine erste Lehre aus diesem Disput, bestätigt erstmal die Tatsache, dass man also Antisemiten nie ihres Antisemitismus überführen kann, weil er sich natürlich also aus seiner Sicht völlig unangemessen angegriffen fühlt. Und er antwortet in einer Entgegnung an Martin Buber, Zitat: Ich war, muss ich gestehen, erstaunt über diese nachhaltige Zornesfülle, über die Sie da als 75-jähriger Mann verfügen. Und ich muss sagen, das ist der alte Jehova-Zorn, der sich auf den armseligen Adam bei der Austreibung aus dem Paradies wegen eines wahrhaft minimalen Fehlers ergießt und der schier nicht enden will. Ich habe die Stelle noch einmal sogar auf Hebräisch rekapituliert, wie das da losdonnert, unversöhnlich, rachsüchtig, unaustilgbar, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Donnerwetter, dachte ich, der Mann kann was, jetzt meine ich Sie damit. Wir können das nämlich nicht, unter wir verstehe ich dezidiert nicht Juden, keineswegs Antisemiten. Wenn man sich bei uns jemand vor 20 Jahren gegen uns versündigt hat und er ruft eines Tages an und fragt, ob wir nicht zusammen eine Flasche Wein trinken wollen, so sagen wir, wenn er sonst ein anständiger Kerl ist, aber natürlich. Worauf ich jetzt hinaus will, ist die Tatsache, dass das hier zitierte ideologische Muster, nämlich das des rachsüchtigen alttestamentarischen Gottes, das Bild des Auge um Auge, Zahn um Zahn, ein christlich motiviertes, antijüdisches Stereotyp und auch Vorurteil ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir alle hier, und da schließe ich mit ein, mit so einem Bild auch von alttestamentarischer Interpretation alle rumlaufen. Also jedem von uns ist, glaube ich, dieses Bild des Auge um Auge, Zahn um Zahn ein Begriff. Der tragische, ich will nicht sagen Treppenwitz, aber das Drama ist daran, dass es sich hier wirklich um ein christlich antijüdisches Vorurteilsmuster handelt. Ich will das jetzt hier nur wirklich ganz kurz halten, weil ich will jetzt hier keine Tora-Exegese hier in der Roten Flora betreiben. Aber ich finde es wichtig, das kurz anzudeuten, worum es geht. Die Formulierung des Auge um Auge, Zahn um Zahn ist natürlich eine Frage der Übersetzung. Um es sehr kurz zu halten, man muss es im richtigen religiösen Kontext entschlüsseln als anstelle und anstatt von. So wie eben Abraham eben den Widder anstelle und anstatt von Isaak geopfert hat und natürlich nicht seinen Sohn umbringen sollte, sondern Gott hat eingegriffen, so ist es eben in der jüdischen Interpretation eben so, dass es eben kein Recht der Wiedervergeltung, keine Blutrache in der Tora gibt, sondern dass es hier eben immer um ein Anstatt geht. Das hängt auch damit zusammen, dass die Rechtsprechung in der Tora eben auch immer das Richteramt kennt. Also hier ist kein Raum gibt für persönliche Vergeltung und Rache. Das ist das eine Element. Das heißt, dieses auch in unseren, glaube ich, Köpfen bestehende Bild des Auge um Auge, Zahn um Zahn als eine relativ drastische und robuste Wiedervergeltung existiert in der jüdischen Tradition nicht. Das ist ein christliches Stereotyp und eben auch dass der vermeintlich alttestamentarisch rachsüchtige Gott ist eben auch eine christliche Fehlinterpretation. Es gibt da eine immer wieder zitierte Bibelstelle, wo Gott also dann spricht, du sollst verdammt sein bis ins dritte und vierte Glied. Tatsächlich handelt es sich hier, und das muss ich jetzt auch sehr verkürzen, und ihr müsst es mir einfach glauben, handelt es sich hier aber eher um eine Ahndung menschlich verantwortlichen Handelns, weil nämlich aus der Interpretation dieses ins dritte und vierte Glied, das eben genau jene Generationsfolge ist, die ein Mensch im vollen Lebensalter um sich versammeln kann. Und es sollen sozusagen die Kinder und Kindeskinder und eventuell auch Urenkel, die sollen sehen, dass das Missachten göttlicher Gebote eben zu einer Bestrafung, zu einer Ahndung führt. Das ist aber eben genau nicht der Beleg dafür, dass es einen rachsüchtigen Gott gibt, der also bis ins hundertfachste Glied eben den Menschen verflucht und mit zorniger Rache überzieht. Das ist also ein christlich-antijüdisches Stereotyp, das wie gesagt ja auch hier im 21. Jahrhundert eine Rolle spielt. Warum ich das jetzt hier vergleichsweise ausführlich nochmal entwickelt habe, hängt damit zusammen, dass dieses Bild des Auge um Auge, Zahn um Zahn in der Berichterstattung über Israel immer wieder bemüht wird. Googelt das mal oder schaut einfach mal nach. Also besonders dankbar ist die Zeitung Junge Welt dafür, wo also ständig genau dieses Ideologiemuster eben immer wieder auch bemüht wird, um israelische Politik zu charakterisieren. Aber man kann das eben auch in Spiegel und selbst in der Taz, also über die verschiedensten eben auch linken Publikationen verfolgen. Was ich damit nochmal als Einleitung sagen will, ist eben, dass Antisemitismus oder die Vorurteilsstruktur sich ganz verschiedene Elemente an bedienen kann. Und die Variantenbreite ist eben die Anknüpfungspunkte an völkische Vorurteilsmuster eben zu bedienen. Man könnte dann einen besonders robusten antiimperialistischen Diskurs, wie er mit dem palästinensischen Volk und dem angeblichen Nichtanspruch eines israelischen Volkes, das dort eben in Palästina nichts zu suchen habe, sehr fruchtbar untersuchen. Aber man kann eben auch sehen, dass möglicherweise in bestimmten Kontexten dann selbst auch antichristlich-jüdische Vorurteilsstrukturen auch in modernen antisemitischen Diskursen vorkommen. So, das vorweg. Normalerweise, wenn ich über den linken Antisemitismus spreche, entwickle ich in einem längeren Vorlauf oder versuche ich zu entwickeln die wesentlichen Elemente deutscher Befindlichkeiten zwischen den Jahren 1945 und 1967. Weil ich es wichtig finde, deutlich zu machen, dass eben auch, und das habe ich, glaube ich, auch durch meine einleitenden Worte schon klar gemacht, dass eben auch eine deutsche und auch eine radikale Linke in Deutschland nicht außerhalb jeder Gesellschaft steht. Deswegen auch meine Einleitung zu dem Horizont auch kritischer Theorie, die also jedes Handeln eben auch immer einbettet in gesamtgesellschaftliche Dynamiken. Das will ich jetzt wesentlich und viel kürzer halten und möchte eigentlich nur kurz drei Elemente durch Zitate heranzitieren, um deutlich zu machen, unter welchen Vorzeichen linker Antisemitismus, so wie er sich das im Jahr 1967 geriert hat, steht. Werner Jochmann, ein Historiker, der hier in Hamburg auch gelehrt hat, hat 1988 zur Frage des deutschen Täterkollektivs zwischen 1933 und 1945 Folgendes geschrieben. Was die Mehrheit des deutschen Volkes auch immer an eigenen Wünschen in den Nationalsozialismus hineininterpretiert hatte, dass die Rassenlehre im Zentrum dieser Weltanschauung stand, konnte niemand übersehen. Wenn Hitler mit der von ihm geprägten und konsequent vertretenen Weltanschauung eine Massenbasis gewinnen konnte, dann bedeutet das, dass alle, die ihm folgten, eben diese rassenpolitische Programmatik bejahten oder tolerierten. Es gab einen Grundkonsens zwischen Bevölkerung und Führung. Nur so konnte Hitler sofort, als er seine Herrschaft etabliert hatte, mit der Ausschaltung und der Verfolgung der Juden beginnen, ohne auf Widerstand zu stoßen. Die Konsequenz, mit der er dabei vorging, wird durch situationsbedingte Zugeständnisse an alte Machteliten und außenpolitische Rücksichten sogar noch eindrucksvoll bestätigt. Das will ich sozusagen als Schlaglicht auf die Verfasstheit der Deutschen verstanden wissen. Im nächsten Schritt dann eine kurze Qualifizierung der Bedeutung der Verfolgung und Ermordung des europäischen Judentums als, denke ich, grundlegende Voraussetzung. Ewald Jeckel hat im Zusammenhang mit dem Historikerstreit 1986 dann zur Shoah Folgendes geschrieben. Ich, also Ewald Jeckel, behaupte dagegen und nicht erst hier, dass der nationalsozialistische Mord an den Juden deswegen einzigartig war, weil noch nie zuvor ein Staat mit der Autorität seines verantwortlichen Führers beschlossen und angekündigt hatte, eine bestimmte Menschengruppe einschließlich der Alten, der Frauen, der Kinder und der Säuglinge möglichst restlos zu töten und diesen Beschluss mit allen nur möglichen staatlichen Machtmitteln in die Tat umsetzte. Daraus folgend, um sozusagen die historische Kette weiterzuführen, war die deutsche Nachkriegsgesellschaft von 1945 geprägt von einer Überheblichkeit, mangelnder Schuldauseinandersetzung, der Abbildung jeder Verantwortung, der Relativierung der deutschen Verbrechen und Selbstmitleid. Mit diesen Kategorien lässt sich wohl präzise die vorherrschende Meinung und Mentalität unmittelbar nach dem Ende des Krieges 1945 in Deutschland beschreiben. Sie bilden die Komponenten zu jener kollektiven deutschen Haltung der Verweigerung von Auseinandersetzungen und der Verweigerung der Übernahme von zumindest politischer Verantwortung für die deutschen Verbrechen unter der NS-Herrschaft. Es ist jene Haltung, die als Verdrängung der Vergangenheit und Verweigerung von Erinnerungen der Deutschen geschichtshistorisch geworden ist und deren Kontinuitätslinien von 1945 bis heute in die unmittelbare Gegenwart reichen. Dazu noch zwei kurze Anmerkungen. Walsers Rede zur Verleihung des Deutschen Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1998. Nur zwei Schlaglichter noch einmal. Zitat: Jeder kennt unsere geschichtliche Last, die unvergängliche Schande. Kein Tag, an dem sie uns nicht vorgehalten wird. Und er spricht weiterhin von der Dauerpräsentation der Schande und bezeichnet das Holocaust-Denkmal in Berlin als Fußballfeld großen Albtraum. Also ich denke, auch das ist sozusagen in dieser Schlaglichtreihe eine deutliche Illustration dessen, was eben der vorherrschende Wunsch nach Verdrängung und Verweigerung von Erinnerungsarbeit angeht. Und auch Grass, ganz aktuell, 2012, Zitat aus diesem unsäglichen sogenannten Gedicht: Weil gesagt werden muss, was morgen schon zu spät sein kann, auch weil wir als Deutsche belastet genug zumindest eines Zulieferer eines Verbrechens werden könnten, das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld durch keine der üblichen Ausreden zu tilgen werde. Also auch hier diese Konstellation von wir Deutschen, die Last des Verbrechens und eines weiteren Verbrechens, an dem man jetzt aber nicht mehr mitschuldig werden will. Und wenn dann die Projektionsfläche nun ausgerechnet auch noch Israel ist, dann denke ich, wird zumindest in Ansätzen deutlich, wie infam und unangemessen diese Form von sogenannter geschichtlichen Verantwortung, wie sie Günter Grass formuliert, ist. Es ist natürlich kein Zufall, dass also Bubis und Walser sich so äußern. Ich will das hier auch nur ganz kurz summarisch nochmal andeuten. Es gibt von Klaus Brieklepp, emeritierter Professor für Germanistik, auch hier in Hamburg, ein Buch, was er vor einigen Jahren veröffentlicht hat, mit der Fragestellung, wie antisemitisch war die Gruppe 47. Brieklepp selber ist da ganz höflich und sagt, ihm geht es eigentlich nicht in erster Linie darum, jetzt der Gruppe 47 Antisemitismus nachzuweisen, sondern er möchte eben eine Untersuchungskonstellation bezeichnen. Aber ich mache da kein großes Geheimnis draus. Meiner Meinung nach wird relativ deutlich, dass eben die Protagonisten, Hans-Werner Richter unter anderem, aber eben auch Grass und auch Walser, eben diejenigen waren, die sich vor allen Dingen als deutsche Schriftsteller bezeichnet haben und die auch ganz gezielt Schriftsteller wie Paul Celan, wie Peter Weiß eben oder Wolfgang Hildesheimer auch ganz systematisch ausgegrenzt haben. Und wer sich damit beschäftigt hat, den kann also weder das Gebaren von Günter Grass noch eine Walser besonders überraschen. So, jetzt habe ich noch 10 Minuten. Du hast dich übrigens eben versprochen. Ja? Du hast anders statt Grass und Walser Bubis und Walser. Ja, Entschuldigung, genau. Also es heißt natürlich auf keinen Fall Bubis und Walser, aber natürlich war diese Konstellation, diese Konfliktlinie ja auch in der Konfrontation zwischen Walser und Bubis. Aber wie gesagt, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen und ist eigentlich auch ein eigener Vortrag auf jeden Fall wert. Gut. Die Zäsur des Jahres 1967 in die Deutsche Linke. Ich habe es angedeutet, das Bild des Juden in der westdeutschen Bevölkerung 1949 war eng verknüpft mit dem NS-System. Jüdisches Leben stand in der medialen Aufarbeitung, wie man beispielhaft zum Beispiel an der Berichterstattung des Spiegel und des Stern der Zeitspanne der 40er Jahre bis in die 90er Jahre zeigen lässt, immer in einer Verknüpfung von Jude und Opfer des NS-Faschismus und einer Parallelisierung von Deutschen als Tätern. Gleichzeitig erschien Israel immer als der Judenstaat. Es hat sich eine Ikonografie der medialen Abbildung jüdischer Lebenswelten etabliert, die mangels eines repräsentativen, öffentlich wahrnehmbar jüdischen Lebens, zumindest bis Anfang der 90er Jahre, entweder die Berichterstattung mit Bildern aus Zeiten der NS-Verfolgung oder jenen aus dem israelisch-jüdischen Alltagsleben, wobei Bilder der israelischen Armee auch immer wieder aufgetaucht sind, illustriert worden sind. In einem Beitrag eines Begleitbandes zu einer Ausstellung, die in den 90er Jahren in Essen gelaufen ist, Juden im Bild der Bundesrepublik, heißt es dazu, Zitat: Die in der Bundesrepublik lebenden Juden, so lässt sich resümieren, werden in den Medien weniger als Repräsentanten ihrer eigenen Gegenwart gezeigt, sondern vielmehr als Stellvertreter des Todes, der Erinnerung an die NS-Verbrechen, das geografisch fernen Israel und einer fremdartig für archaisch gehaltenen Religion. An diesem Punkt bekommt die Rolle des Staates Israels Relevanz, indem Israel als der Staat der Überlebenden, aber auch in der Verlängerung des Zusammenfalls von Opferstatus und Repräsentanz jüdischen Lebens zur Projektionsfläche für die Auseinandersetzung um die Shoah als deutscher Tat wird. Mit dem Ausbruch des Sechstagekriegs im Juni 1967, indem Israel in einem Präventivschlag benachbarte arabische Staaten angegriffen und Territorien besetzt hat, wird die Wahrnehmung Israels in Deutschland, in Westdeutschland, nachhaltig verändert. Das muss man vielleicht dazu sagen, dass ich mich erstmal bewusst natürlich auf Westdeutschland als Fokus einschränke. In der Öffentlichkeit wird der Militärschlag nahezu ausnahmslos positiv rezipiert. Die deutschen Zeitungen schreiben, Zitat, Israels Blitzkrieg. Weiteres Zitat, Blitzkrieg unterm Davidsstern. Zitat, sie rollten wie Rommel. Zitat, Feldherr Dayan im Sechstagekrieg. Zitat, ein zweiter Rommel, Blitzkrieg, Wüstenfüchse, Moshe Dayan als zweiter Rommel. Dieses Rauschen im bundesdeutschen Blätterwald darf fraglos als eine Art Lob aus schlechtem Gewissen heraus bezeichnet werden, dem der leicht durchschaubare Wunsch zugrunde liegt, über eine Parallelisierung erfolgreicher Kriegsführung des Wehrmachtsgenerals Erwin Rommel, natürlich eine infame Parallelisierung, zwischen 1941 und 1943 in Nordafrika und der israelischen Armee 1967, die Täter-Opfer-Relation zwischen den Deutschen und den als Repräsentanten der Juden vereinnahmten Staates Israel aufzuheben. Dieser Würgegriff der herzlichen deutschen Umarmung geht sogar so weit, dass in einem Spiegelartikel vom Sommer 1967 über Heldentum der augenklappentragende Moshe Dayan mit dem ebenfalls eine Augenklappe tragenden Hitler-Attentäter Stauffenberg bildlich und ikonografisch in Verbindung gebracht wird. Die in jeder Hinsicht unhistorisch und anmaßende Vereinnahmung der israelischen Kriegspolitik 1967 in der westdeutschen öffentlichen medialen Wahrnehmung für eine Entschuldung und Relativierung der Rolle der nationalsozialistischen Kriegsführung Deutschlands nach 1939, die ja fester Bestandteil der NS-Vernichtungspolitik war, hat maßgeblich zu einem Reflex der Entsolidarisierung der deutschen Linken beigetragen. Der Begleitwand der schon von mir erwähnten Essener Ausstellung stellt zu diesem generationsübergreifenden Konflikt Folgendes fest. Zitat, israelische und deutsche Kriegsführung wurden 1967 in affirmativ-identifikatorischer Absicht aufeinander bezogen. Der Wunsch nach Schuldbefreiung des deutschen Angriffskrieges und unbeschwerten Ausagieren von Siegerfantasien, der hinter dieser Absicht aufscheint, setzt eine kulturelle Dominanz der Soldatengeneration des Zweiten Weltkriegs voraus. Mit diesem letzten Zitat, denke ich, habe ich einen zentralen Punkt in der auch heute zur Debatte stehenden Problematik erfasst, die meiner Meinung nach in der linken Debatte um Antisemitismus übersehen wird oder zu wenig gewürdigt wird vielleicht auch. Die Gleichzeitigkeit von generationsübergreifender Schuldthematisierung, in dem eben die damalige 68er Generation eben ihre Eltern oder auch Großeltern, damals aber eher Eltern gefragt hat, was habt ihr eigentlich getan, auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch eine sich entwickelnde Schuldabwehr. Indem die Meinungsführerschaft in den 60er Jahren in der Regel in der Tat bei der Soldatengeneration, der überlebenden Soldatengeneration des Zweiten Weltkrieges, mithin also im Wesentlichen bei der Elterngeneration lag, die nach 1967 gesellschaftliche Verleugnung bzw. Verdrängung des NS-Verbrechens thematisierten, also diejenigen, die sozusagen die Schuldhaftigkeit der Elterngeneration selbst thematisiert haben, das waren eben die 68er-Bewegungen. Damit war eben versucht, einen Raum um die Auseinandersetzung der Kontinuitäten zwischen den politischen und gesellschaftlichen Eliten des Dritten Reiches und dem Nachkriegsdeutschland eröffnet. Nicht im ausreichenden Maß ist jedoch die eigene Verantwortung in diesem gesellschaftlichen Debattenkomplex durch die Debattenkomplex durch die 68er-Bewegung erörtert worden, indem man sich eben als gute Linke, als antifaschistische Linke sich freigesprochen hat von irgendeiner Betroffenheit im Rahmen einer Schuldverantwortung. Bis 1967 wurde der Staat Israel von der deutschen, der westdeutschen Linken teilweise geradezu idealisiert. Ausdruck davon war eine regelrechte Kibbuzim-Begeisterung als Musterbeispiel kollektiver Lebensweisen. Andererseits aber auch unter den Vorzeichen einer historisch festgeschriebenen identifikatorischen Opferrolle in den Stereotypen David- und Goliath-Paraphrasen, historisch festgeschriebene Opferrolle, spielt auf die Reduzierung der historischen Bedeutung von Juden als Repräsentanten einer langen großen Verfolgungsgeschichte an. Also ne, das Israel, das sich sozusagen dort im Nahen Osten eben behaupten kann. Mit dem Sechstagekrieg hat sich das Israelbild in der deutschen Linken verändert. Es gab eine Verschiebung vom vorher imaginierten und idealisierten jüdischen Opfer hin zum israelischen Täter. war bis dahin das NS-System und die daran gekoppelte Wahrnehmung von Israel durch den Betroffenheitsgestus eines emotionalisierten Täter-Opfer-Verhältnisses strukturiert, bekam das Israel-Bild nach Juni 1967 eine negative Zuschreibung, die sich in Kennzeichnungen wie imperialistisch-kriegerisch, aggressiv, Statthalter des US-Imperialismus ausdrückte. Beibehalten wurde allerdings dabei die gedachte oder imaginierte Verkopplung eines NS-Systems und diese Verschiebung einer Täter-Opfer-Struktur zu einer Täter-Täter-Struktur lässt erahnen, warum gerade in der linken deutschen vermeintlich kritischen Rede über Israel so häufig Vergleiche zum deutschen Faschismus gezogen werden und zuweilen sogar explizit gleichgesetzt wird. Das Israel-Bild in der Bundesrepublik im Juni 1967 kann also mit dem Modus der Ungleichzeitigkeit charakterisiert werden. Während die Mehrheit der bundesdeutschen Gesellschaft eigentlich im Status der Vergangenheitsverleugnung verhaftet, ein philosemitisch motiviertes, oberflächliches Verbundenheitsgefühl mit dem Staat Israel zur Schau stellte, entfremdeten sich ausgerechnet jene Linken, und ich will jetzt immer noch mal an dieser Stelle sagen, politisch fortschrittlichen Kräfte damals, von Israel, die ja ihrerseits das Schweigen und Verleugnen der NS-Vergangenheit in Westdeutschland der Öffentlichkeit durchaus dramatisch ins Bewusstsein brachten. Ich glaube, dass dies ein Moment ist, in dem sich ein identifikatorischer Antiimperialismus in der deutschen Linken als Element von Schuldabwehr im Schatten der Shoah konstituiert hat. Im sozusagen historischen Moment des Auftretens des von mir bezeichneten identifikatorischen schuldabwehrenden Antiimperialismus trat das Ideologieangebot des Antizionismus in den Debattenraum, der meiner Meinung nach ein Kernelement eines sekundären Antisemitismus bildet, also eines Ressentiments gegen Juden sozusagen wegen Auschwitz. Es ist die Zuschreibung und Projektion von eigener Schuldauseinandersetzung auf den Repräsentanten der größten Opfergruppe nationalsozialistischer Verbrechen. Ich bin ganz dankbar, um kurz hier eine Anmerkung in Klammern zu machen, dass Olaf gleich nach mir sprechen wird, weil diese Einschätzung natürlich zu kurz greift, weil das Ideologieangebot des Antizionismus natürlich tatsächlich wesentlich älter ist und ja auch schon in den stalinistischen Verfolgungs- und Säuberungskampagnen eine Rolle gespielt hat. Und Olaf wird ja auch nochmal deutlich zeigen, dass eben auch dieses Ideologieangebot historisch noch viel weiter zurückzuverfolgen ist. Zitat: Am 31. Jahrestag der faschistischen Kristallnacht wurde mehrere jüdische Mahnmale mit Shalom Napalm und El Fatah beschmiert. Im jüdischen Gemeindehaus wurde eine Brandbombe deponiert. Beide Aktionen sind nicht mehr als rechtsradikale Auswüchse zu diffamieren, sondern sie sind entscheidendes Bindeglied internationaler Solidarität. Das bisherige Verharren der Linken in der theoretischen Lähmung bei der Bearbeitung des Nahostkonfliktes ist Produkt des deutschen Schuldbewusstseins. Wir haben eben Juden vergaß und müssen Juden vor einem neuen Völkermord bewahren. Die neurotisch-historistische Aufarbeitung der geschichtlichen Nichtberechtigung eines israelischen Staates überwindet nicht diesen hilflosen Antifaschismus. Der wahre Antifaschismus ist die klare und einfache Solidarisierung mit den kämpfenden Fedayin. Unsere Solidarität wird sich nicht mehr mit verbal abstrakten Aufklärungsmethoden aller Vietnam zufrieden geben, sondern die enge Verflechtung des zionistischen Israel mit der faschistischen BRD durch konkrete Aktionen schonungslos bekämpfen. Jede Feierstunde in West-Berlin und in der BRD unterschlägt, dass die Kristallnacht von 1938 heute tagtäglich von den Zionisten in den besetzten Gebieten, in den Flüchtlingslagern und in den israelischen Gefängnissen wiederholt wird. Aus dem vom Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden. Zitat Ende. Soweit ein Auszug aus der Erklärung der Tupamaros West-Berlin vom November 1969. Es ist in den letzten Jahren gelegentlich geäußert worden. Das hat unter anderem Dieter Kunzelmann in seiner Autobiografie »Leisten Sie keinen Widerstand« angedeutet, dass sowohl die Aktion als auch das Bekennungsschreiben eine VS-Aktion gewesen sein sollen. Mal hingestellt, ob das stimmt, das kann ich nicht beurteilen. Dazu fehlt mir entsprechender Forschungszugang. Aber selbst wenn es denn so wäre, ist es leider so, dass das nicht das einzige Betrübliche ist, zu wenig gesagt, das einzige deprimierende Zeugnis dieser völligen Verkehrung und einer Israel unterstellten Täter-Täter-Verknüpfung eben auch ist. Bommi Baumann schreibt zum Beispiel in seiner Erinnerung genau zu dieser Erklärung, Zitat, aber für die Presse war das ein gefundenes Fressen, weil es eben dummerweise auch noch die Reichskristallnacht war, dass wieder Deutsche in der jüdischen Synagoge eine Bombe deponieren. Das war nicht mehr zu vermitteln. Also Bommi Baumann hat weniger das Problem gehabt, dass dort eine Bombe deponiert ist, so deute ich jedenfalls diese Äußerung, sondern eher damit ein Problem gehabt, dass das nicht zu vermitteln gewesen sei. Aber spätestens die authentischen Äußerungen der RAF lassen keinen Zweifel an der Virulenz eines linken, vielleicht auch sekundären Antisemitismus. In der Solidaritätserklärung der RAF von November 1972 zur Geiselnahme der israelischen Olympiamannschaft durch ein palästinensisches Kommando namens Schwarzer September heißt es, Zitat, die Aktion des Schwarzen September war antifaschistisch. Sie hat den Zusammenhang zwischen dem alten NS-Faschismus und dem entfalteten Imperialismus als den durch und durch faschistischen System hergestellt. Sie hat ihn äußerlich hergestellt, indem sie auf die Olympischen Spiele zielte, die Erinnerung 1936, Auschwitz und Reichskristallnacht auslösen sollten. Brandt, Genscher, Merck, Schreiber, Vogel, Daume, Brundage und wie die Charaktermasten des Imperialismus alle heißen. Sie hatten nur ein Ziel, nur ja dem Moshe-Dayan-Faschismus, diesem Himmler Israels, in nichts nachzustehen. Die Dokumentation des Bayerischen Innenministeriums vom 7. September über den Ablauf der Ereignisse besteht aus nichts anderem als aus Gewinsel und Beteuerung, dass man doch in wirklich genauso ein Schwein sei wie Moshe-Dayan. Entsetzt war man im imperialistischen Ausland nur über die Unfähigkeit der Deutschen, wieder einmal nicht nur Kommunisten, sondern auch Juden gleich mitliquidiert zu haben. Israel vergießt Krokodilstränen. Es hat seine Sportler verheizt wie die Nazis die Juden. Brennmaterial für die imperialistische Ausrottungspolitik. Was für mich an diesem Text, den ich vor dem Hintergrund des von mir bisher Gesagten eigentlich noch überflüssig halte, nochmal jetzt explizit zu analysieren, beklemmend ist, ist die nahezu komplette Verdrehung von vermeintlichen Vorbild und Nacheiferer in einem ohnehin affektgeladenen Ressentiment. Weil hier heißt es ja nicht nur, die Israelis sind wie die Faschisten, sondern es sind die Deutschen, die den Moshe-Dayan-Faschismus imitieren. Es ist nicht mal so, dass Israel dem deutschen Faschismus eben nachgearbeitet hätte und sich als gute und gelehrige Schüler gezeigt hätten, sondern hier wird sogar die Verknüpfung umgekehrt. Die politischen Vertreter des Nachfolgestaats des NN-Faschismus erweisen sich als bemühte Adepten eines offensichtlich ursprünglicheren israelischen Faschismus. Dieser Ausflug in die frühen Arsenale des bundesdeutschen Antizionismus mit der von mir aufgestellten Behauptung eines identifikatorisch schuldabwehrenden Antiimperialismus knüpfen natürlich an verschiedene Angebote, Ideologieangebote an, die natürlich im europäischen Debattenraum, wenn man das so nennen will, bestanden haben. Kurzes Zitat von Detlef Clausen zu dem Thema. Der Sechstagekrieg und die Tschechoslowakei-Intervention 1968 wurden von der sowjetischen Propaganda zum Anlass genommen, eine eigene Kampagne unter dem Stichwort Antizionismus zu entfachen. Zu gleicher Zeit wurde in der westlichen Neuen Linken Antizionismus ebenfalls populär. An diesem historischen Punkt begegnen sich der Sowjet-Antisemitismus, die schlecht verarbeitete Vergangenheit des Nationalsozialismus im Westen und eine nationalistische Dritte Welt-Ideologie, mit der die Missgeschicke der antikolonialen Befreiung kompensiert werden. Wie sich dieser Antizionismus sowjetischer Ausprägung dann anhört, im folgenden Zitat, das ist aus der damaligen ukrainischen Zeitung Peretz vom Oktober 1967, Zitat, die deutschen zionistischen Bankiers haben Hitler großzügig ihre Tresore geöffnet. Nicht von ungefähr wurde Mendelssohn, einer der Pioniere des Zionismus in Deutschland, von Hitler in den Rang eines Arias ehrenhalber erhoben. Die Gaskammern von Treblinka wurden mit dem Geld der arischen Zionisten gebaut. Die italienischen Zionisten halfen Mussolini, die Macht zu ergreifen. Heute können selbst die orthodoxesten Zionisten nicht mehr leugnen, dass die größten Verbrechen der Menschheit unter Beteiligung von Zionisten stattfanden. Eine arabischsprachige Sendung von Radio Moskau vom Dezember 1967 erläuterte, Zitat: Die Fakten beweisen, dass die Mitglieder zionistischen Organisationen 75% der amerikanischen und weltweiten Presseagenturen sowie die Hälfte aller Zeitungen und Zeitschriften der USA kontrollieren. Sie sind in Aufsichtsräten von ungefähr 40% der wichtigsten Firmen und eines Großteils der Banken vertreten, die sowohl in den USA wie im Ausland operieren. Die Zahlen machen deutlich, dass der Zionismus die wichtigsten Institutionen der Wirtschaft und der Öffentlichkeit in den USA kontrolliert. Dieses Ideologem des Antizionismus geht zurück auf die Ära des Stalinismus und steht unbestreitbar, meiner Meinung nach jedenfalls unbestreitbar, für eine dezidiert linke Variante von Antisemitismus. Demnach waren die Juden Agenten des Klassenfeinds, die sich als Teil eines weltumspannenden, also mithin kosmopolitischer Organisierung, am Kampf gegen die Errungenschaften der Oktoberrevolution beteiligten. Hatten sich die stalinistischen Säuberungen der Jahre 1936 und folgende vor allen Dingen der Ausschaltung der innerparteilichen Opposition zum Ziel gedient, waren die Säuberungskampagnen nach 1945 hauptsächlich gegen Juden und Jüdinnen in Partei und Staat gerichtet. Es ging dabei um die Zurückdrängung einer als bürgerlich verdächtigen Mittelschicht in der UdSSR, in der die meisten Juden ihren sozioökonomischen Platz gefunden hatten. Beispielhaft zu zeigen lässt sich diese Stoßrichtung an Stalins Politik gegenüber dem jüdischen antifaschistischen Komitee zwischen 1942 bis zur dann letztlich physischen Liquidierung in den Jahren 1948-49. Die Überführung des Begriffs des Antizionismus als antisemitisches Stereotyp stalinistischer Säuberung erstmals im sogenannten Slansky-Prozess von 1951 fand seine Fortsetzung im 1952-53 angestrebten Ärzteprozess, einem angeblichen Komplott von jüdischen Kreml-Ärzten und Ärzten gegen Stalin, die nur wegen des Todes von Stalins nicht mehr weitergeführt wurden. Der Antizionismus wird nach einer Phase von Entstalinisierung und Rehabilitierung auch 1968 in Polen unter Gomulka wieder als politischer Kampfbegriff aufgenommen. Und diese Rhetorik dieser zweiten Antizionismuswelle hat auch unter anderem dann in der DDR einschlägige publizistische Urstände gefeiert. Das heißt also, Antizionismus war nicht nur in der deutschen Linken virulent, sondern die kritische Würdigung, dass Antizionismus möglicherweise auch eine Deckideologie für Antisemitismus ist, war selbstverständlich damals kein Thema. Eine Position zum der Haltung von Zionismus oder auch Antizionismus, wie sie zum Beispiel Edna Broke, die Leiterin der Ausstellungsstätte der Alten Synagogen in Essen, vertreten hat, ist, glaube ich, in der Vergangenheit und möglicherweise auch heute in vielen Teilen der Linken hier in Deutschland nicht mehrheitsfähig. Sie schreibt: Die Rückkehr von Juden nach Zion mit dem Ziel, dort eine Gesellschaft aufzubauen, in der Juden keine Minderheit sind, kann per Definition nicht auf Juden angewendet werden. Da es keine nicht-jüdischen Zionisten geben kann, kann es auch keine nicht-jüdischen Antizionisten geben, keine christlichen und auch keine muslimischen. Ein Nicht-Jude kann und mag vieles an Juden, am Judentum, an einer israelischen Regierung, an israelischen Vorgehen kritisieren. Er ist und bleibt lediglich ein Kritiker der Regierung Israels. Antizionismus bleibt eine innerjüdische Opposition. In nichtjüdischer Rede wird Antizionismus grundsätzlich anti-israelisch. So, ich würde jetzt mal kurz überlegen, ob ich vielleicht doch jetzt hier einen Schnitt mache, weil ich nämlich schon 10 Minuten überzogen habe. Und ich glaube, ich würde das gerne so stehen lassen und gebe dann an Olaf weiter. Vielen Dank. Okay. Also Andreas hat es schon richtig gesagt, ich werde jetzt noch historisch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich möchte aber, also der Grund, warum ich das mache, ist der, dass ich dieses Konzept des Schuldabwehr-Antisemitismus mal ein bisschen hinterfragen möchte. Ich will gleich vorweg schicken, ich finde es nicht falsch, also die Beispiele, die Andreas eben genannt hat, sprechen ja für sich, dass es ein ernstes Problem ist in der innerdeutschen Linken. Aber wenn man Israel-Feindschaft innerhalb der Linken vornehmlich auf die Schuldabwehr zurückführt, dann sagt man ja damit implizit auch, es ist ein deutsches Problem, ein bundesdeutsches Problem, oder es ist zumindest ein Problem von Nationen und Gesellschaften, in denen der Nationalsozialismus Problem gewesen wäre. Also bezieht sich dann auf europäische Gesellschaften, in denen es Kollaboration mit den Nazis gegeben hat. Wie aber bekannt ist, ist das Problem des Antizionismus in der Linken ein globales Problem und kein europäisches Problem. Insofern müsste man das ein bisschen in Frage stellen. Andreas hat ja schon ein bisschen verwiesen, auch auf die stalinistische Tradition. Daran werde ich noch mal, zwei, drei Worte zu sagen. Ich werde mich aber auf ein paar Anmerkungen beschränken, denn ich glaube, das wird vor allen Dingen morgen Abend und Samstag bei dem Film und dem Workshop des Stalin hat uns das Herz gebrochen, AK, eine sehr ausführliche Rolle spielen. Ich möchte noch mal ganz kurz erläutern, was das Grundkonstrukt des Schuldabwehr-Antisemitismus ist. Und das, dazu werde ich aus einen Satz vorlesen aus dem Essay Schuld und Abwehr von Theodor W. Adorno. Also er sagt zur Erklärung, was da eigentlich passiert: Wenn man Schuldgefühle und Verantwortung gegenüber dem von den Nazis begangenen abwehrt, so bedeutet das nicht nur, dass man sich reinwaschen will, sondern ebenso auch, dass man, was begangen ward, eben doch Unrecht fand und darum ablehnt. Wäre das nicht der Fall, so bedürfte es nicht des Eifers der Distanzierung. Und dann beschreibt er das Dilemma, also einerseits diese Ablehnung, die Empörung über die Verbrechen der Nazis, über die Shoah, und gleichzeitig, und das spielt eben eine sehr große Rolle für dieses Konstrukt oder dieses Konzept des Schuldabwehr-Antisemitismus, gleichzeitig eine blinde Identifikation mit der eigenen Nation. Und aus diesem Dilemma kommen diese Personen, die diesen Schuldabwehr-Antisemitismus ausagieren müssen, die kommen dann dazu, ihre Schuldgefühle auf die Juden als Repräsentanten oder Verkörperung einer unerwünschten oder verdrängten Erinnerung zu sehen. Das ist auch der tiefere Sinn dieses oft zitierten Satzes: Auschwitz werden uns die Deutschen nie verzeihen. Die Frage ist aber, inwieweit das entscheidende Motiv für den linken Antizionismus ist. Und ich denke, wenn man sich fragt, wie man heute mit diesem Problem des linken Antisemitismus und Antizionismus umgeht, dann ist es wichtig, noch zwei andere Traditionslinien zu berücksichtigen, die bis heute meines Erachtens eine große Rolle spielen. Thomas Hauri, ein Soziologe, hat in einer Untersuchung mit dem Namen Antisemitismus von links einen Erklärungsansatz entwickelt, der gänzlich ohne die Motive des sekundären Antisemitismus auskommt, auch wenn die verstärkend hinzukommen können. Hauri beschreibt nämlich die von Andreas eben schon genannten Verfolgungen von Zionisten in der Sowjetunion, der CSR und der DDR Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre. Vor allen Dingen bezieht er sich aber auf die DDR. Mit der realen Situation im Nahen Osten oder der Staatsgründung Israels hatte die Zuschreibung Zionist nichts zu tun. Die Menschen, die hier als Zionisten bezeichnet wurden, stammten aus jüdischen Familien. Es wird dann häufig gesagt, es waren Jüdinnen und Juden, was natürlich dem Selbstverständnis dieser Menschen in den wenigsten Fällen entsprach. Denn als überzeugte Kommunistinnen und Kommunisten waren sie nicht religiös und haben auch häufiger gesagt, auch der jüdische Background spielt für uns eigentlich gar keine Rolle. Und die Erklärung, die Thomas Hauri anbietet, ist eben, dass im Marxismus-Leninismus, und damit ist dann die Klammer zu einer Zeit vor 1945 bereits angelegt, dass dieser Antizionismus resultiert aus der Übernahme des bürgerlichen Nationalismus durch den Marxismus-Leninismus. Das führt Hauri bereits auf Lenin zurück. Also bereits Lenin hat, und Lenin selbst war persönlich ein entschiedener Gegner des Antisemitismus und Nationalismus, aber gleichzeitig hat er in seinen Texten selten zwischen dem Proletariat und der Nation oder dem Volk unterschieden und in seiner Kritik des Imperialismus beide gemeinsam in Opposition zu einem weltweit operierenden Finanzkapital gesetzt. Bei Lenin ist noch eben diese Widersprüchlichkeit zu merken zwischen der Ablehnung des Antisemitismus und gleichzeitig einer strukturellen Vorbereitung dieses Problems. Spätestens mit Stalin wird dann der Nationalismus im Marxismus-Leninismus die offizielle Position. Und zu diesem Nationalismus von links bildete das traditionelle Bild von den Juden den absoluten Gegensatz. Juden, und wenn ich jetzt die männliche Form benutze, dann will ich damit auch gleichzeitig markieren, dass ich nicht von Jüdinnen und Juden rede, sondern von einem Konstrukt. Juden galten im modernen Antisemitismus nicht als Feinde unter anderen, sondern als der Feind per se, als das Antivolk, als das Gegenprinzip zu jedem Nationalismus, als die Gruppe, die jegliches Kollektiv unterwandern und zersetzen würde. In den Schauprozessen nach 1945 wurde es aber selten ausdrücklich festgemacht. Also es wurde eben ganz selten ausdrücklich von Jüdinnen und Juden gesprochen, sondern die Tarnbezeichnung war dann eben Zionistinnen und Zionisten. Es ist mir noch wichtig, in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass dieses Phänomen, das die kritische Theorie als Krypto-Antisemitismus bezeichnet hat, also eine verschleierte Form, eine versteckte Form, eine geheime Form des Antisemitismus, weil eben nicht offen von Juden gesprochen wird, dass das oft mit dem Schuldabwehr-Antisemitismus oder dem sekundären Antisemitismus in eins gesetzt wird, so als gäbe es dieses Phänomen erst seit 1945. Tatsächlich gibt es diese Verschleierungstaktik bereits vor 1945. Es haben sogar Nazis, als sie in die Macht, nachdem sie in die Macht gekommen waren, eher mit Anspielungen gearbeitet in manchen Reden, aus verschiedenen Gründen. Also, und vor allen Dingen vor 1933 sahen sich auch Nationalsozialisten gezwungen, ihren Antisemitismus mitunter zu verschleiern. Von daher ist es dieses Phänomen ist kein Phänomen, was erst seit 1945 als Reaktion auf die Shoah entstanden wäre. Die Schauprozesse nach 1945 standen in der Tradition der Moskauer Schauprozesse zwischen 1936 und 1938, in denen fast die ganze Generation der alten Bolschewiki zum Tode verurteilt wurde. Die Grausamkeit dieser Schauprozesse ist bekannt, zum Beispiel durch das sehr hübsche Buch von Binia Damczak, Gestern Morgen. Doch obwohl kein Geringerer als Leo Trotzki auf die antisemitischen Konnotationen in der Hetze gegen ihn, gegen Lev Kamenev und Grigori Sinofjew, also ehemalige führende Vertreter der Kommunistischen Internationale, hingewiesen hat, wird dieser Aspekt bislang kaum berücksichtigt. Leo Trotzki hat in einem Text Thermidor und Antisemitismus auf folgende Form der Hetze verwiesen. Er hat gesagt, in der sowjetischen Zeit hat mich nie jemand beim Namen meines Vaters Bronstein genannt, genauso wie nie jemand Stalin Tschugaschwili genannt hat. Als mein Sohn Sergei Sedow jedoch unter die äußerst unglaubliche Anklage gestellt wurde, Arbeiter vergiften zu wollen, kündigten die sowjetischen Behörden in der sowjetischen und ausländischen Presse an, dass der echte Name meines Sohnes nicht Sedow, sondern Bronstein sei. Und dann verweist Trotzki darauf, dass dieser Name zu dieser Zeit noch wenigen Leuten etwas gesagt hat. Alle kannten Trotzki unter dem Namen Trotzki. Er macht also damit deutlich, wenn es um die politische Hetze gegen ihn gegangen wäre, dann hätte man den Namen Trotzki benutzt. Aber der Name Bronstein diente dazu, die jüdische Herkunft von Trotzki und die halbjüdische Herkunft seines Sohnes herauszustellen. Okay, da das morgen und übermorgen noch eine größere Rolle spielen wird, springe ich jetzt direkt zu der Zeit vor 1933. Wenn man sich neuere Veröffentlichungen zum Antisemitismus und Antizionismus in der Linken ansieht, dann besteht ein weitgehender Konsens darüber, dass der Antizionismus vor 1945 vielleicht eine falsche Position gewesen sein mag, aber eine ausschließlich politische Ablehnung gewesen sei, die mit Antisemitismus nichts zu tun hatte. Dieser Konsens in der Forschung ist umso bemerkenswerter, als andere Formen von Judenfeindschaft, die sich nicht auf den Zionismus bezogen, durchaus thematisiert wurden. Trotzdem sollte dieser Antisemitismus in der Linken, der vor 1945 bestand, keinen Einfluss gehabt haben auf die Haltung zum Zionismus und den Konflikten im britischen Mandatsgebiet Palästina. So schreibt beispielsweise Klaus Holz in einem schmalen Bändchen mit dem Namen »Die Gegenwart des Antisemitismus«: »Tatsächlich wurde der antizionistische Antisemitismus in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion entwickelt und zugleich in der arabischen Welt verbreitet. Er ist überdies tief in die Geschichte des nationalen Antisemitismus im 19. Jahrhundert verwurzelt.« Ich mache mal kurz einen Sprung, was eigentlich unzulässig ist, weil es mir auch nicht auf so eine Gleichsetzung ankommt, aber hilft vielleicht, das auch besser verstehen zu können, worum es da geht. Für die NSDAP und für Nazis wäre diese Annahme absurd. In der ersten großen Rede von Adolf Hitler, die er 1920 gehalten hat und die den Titel trug »Warum sind wir Antisemiten?«, begründete er seinen Hass auf den Zionismus mit seinen antisemitischen Vorstellungen einer jüdischen Rasse. Die Argumentation von Hitler war relativ simpel. Juden könnten keinen eigenen Staat aufbauen, weil Juden nicht arbeiten und deswegen keine Gemeinschaft und keine Volkswirtschaft aufbauen würden. Stattdessen lebe der Jude, so Hitler wörtlich, in erster Linie als Parasit am Körper anderer Völker. Und das musste so sein, denn ein Volk, das sich der Arbeit nicht selber unterziehen will, der manchmal auch undankbaren Arbeit, einen Staat zu bilden und zu unterhalten, Arbeit zu tun im Bergwerk, in den Fabriken, am Bau und so weiter, alle diese für einen Hebräer so unangenehme Arbeit, solch ein Volk wird sich niemals einen Staat selber gründen. Und was ich jetzt im Folgenden versuche, ist zu zeigen, inwieweit es der kommunistischen Linken vor 1933 nicht möglich war, sich von diesen Stereotypen vollständig frei zu machen. Also wenn man sich die neuere Forschung zum Antizionismus anguckt, dann scheint es so zu sein, dass sich traditionell antisemitische Vorstellungen auf den Zionismus oder auf Israel, dass sie erst seit 1945 beziehungsweise seit 1948 übertragen werden, dass erst seit dieser Zeit der Zionismus und Israel dämonisiert werden und dass erst seit dieser Zeit dem Zionismus jegliche Berechtigung abgesprochen wird und Israel das Existenzrecht abgesprochen wird und es auf einen US-imperialistischen Brückenkopf reduziert wird. Und dass auch erst seit dieser Zeit nicht zwischen Zionismus einerseits und Judentum andererseits unterschieden wird. Und dann eben auch die Gleichsetzung von Zionismus mit Nationalsozialismus. Diese Phänomene lassen sich aber, wenn man die historischen Umstände berücksichtigt und eben berücksichtigt, dass es einen Staat Israel noch nicht gab, aber diese Phänomene lassen sich, insofern es den Begriff Zionismus betrifft oder die Ideen, die über Zionismus zirkulierten, dann bereits vor 1933 in der kommunistischen Bewegung finden. Die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD, verurteilte zwar den Antisemitismus in der Zeit der Weimarer Republik, aber es fand keine große Auseinandersetzung mit den Grundlagen des Antisemitismus statt. 1932 erschien die erste und einzige Erklärung des Zentralkomitees der KPD, ein Text mit dem Titel Kommunismus und Judenfrage. Und über den Zionismus hieß es hier, die Kommunisten bekämpfen den Zionismus genauso wie den deutschen Faschismus. Dieser Satz hat natürlich eine ganz andere Bedeutung, wenn man ihn 1932 aufschreibt, als wenn man ihn 1945 aufschreibt. Trotzdem ist bemerkenswert, er wird 1932 aufgeschrieben zu einer Zeit, wo die Auseinandersetzung zwischen Nazis und Kommunisten mörderisch war. Eine Auseinandersetzung, eine ähnliche Auseinandersetzung mit zionistischen Gruppierungen hat es nicht gegeben und konnte es zu der Zeit auch gar nicht geben. Und diese Position wurde nicht 1932 erstmals vertreten, sondern bereits 1929 erschien die Rote Fahne, die Tageszeitung der KPD, mit der Titelseite Faschisten morden in Berlin. Und neben einem zweiten großen Artikel auf der Aufmacherseite mit der Überschrift Der Araberaufstand wächst, sah man eine fotografische Abbildung eines Uniformierten und darunter die Bildunterschrift Stahlhelmlümmel? Nein, ein Mitglied der jüdisch-faschistischen Legion in Jerusalem. Weiter wurde nicht erklärt, wer genau auf dem Foto abgebildet war. Wenn man über eine gewisse Kenntnis der verschiedenen zionistischen Gruppierungen in Palästina verfügte, dann konnte man wissen, dass es ein Vertreter der jüdischen Legion um Wladimir Jabotinsky war, der in anderen Beiträgen namentlich erwähnt worden war. Es ging jedoch nicht um die Kritik an einer bestimmten zionistischen Strömung, an Jabotinsky hätte man durchaus Kritik haben können, sondern vielmehr stand er stellvertretend für das, was sozusagen als das Wesen der Zionisten und das Wesen des Zionismus dargestellt war. Und dann war eben die Aussage der Bildunterschrift zwischen dem völkisch-antisemitischen Stahlhelm-Freikorps und dem Zionismus sollte kein nennenswerter Unterschied bestehen. Und dieser Beitrag, der Araberaufstand wächst, hatte folgenden Wortlaut, ich werde jetzt ein längeres Zitat daraus vorlesen. Besonders charakteristisch für die Entwicklung dieser Bewegung, also der Araberaufstand, dieser Bewegung ist, dass die Angriffe der Araber nicht auf die jüdische Bevölkerung beschränkt bleiben, sondern sich gegen ihren Hauptfeind, den englischen Imperialismus, zu richten beginnen. Die Entwicklung der arabischen Aufstandsbewegung, die noch zum großen Teil unter dem Einfluss der Effendis, der Großgrundbesitzer, steht, hat, wie die letzten Meldungen zeigen, an Umfang zugenommen und richtet sich, wie die Überfälle auf Regierungsgebäude und Polizeistationen sowie englische Truppen beweisen, folgerichtig gegen die Hintermänner des Zionismus in Palästina, die englischen Imperialisten. Sie birgt in sich die Möglichkeit der Entfachung der gesamtarabischen Aufstandsbewegung gegen die englischen imperialistischen Unterdrücker. Die Schläge, die die arabischen Eingeborenen gegen die zionistische Bourgeoisie und den zionistischen Faschismus in Palästina führen, sind gleichzeitig Schläge gegen England. An diesen Ausführungen gäbe es eine Menge zu kritisieren. Auch eine Redeweise wie die arabischen Eingeborenen macht deutlich, dass in der kommunistischen Presse sich auch rassistische Äußerungen finden können. Ich möchte aber erstmal darauf hinweisen, was eigentlich passiert ist und worauf dieser Artikel reagiert hat. Es war im Spätsommer 1929 im ganzen Mandatsgebiet Palästina zu pogromartigen Ausschreitungen gekommen. Ausgelöst durch das Gerücht, Juden hätten Araber umgebracht, griffen tausende bewaffnete Muslime und Christen die jüdischen Viertel Jerusalems an. Und diese Gewalt breitete sich schnell über das ganze Mandatsgebiet aus und hielt über 2 Wochen an. Mindestens 133 Jüdinnen und Juden wurden ermordet. Diese Gewalt richtete sich nicht vornehmlich gegen Zionistinnen und Zionisten. In Hebron und Safed waren ältere jüdische Gemeindeziele der Angriffe. Diese Tatsachen konnten einer aufmerksamen deutschen Öffentlichkeit zu der Zeit bekannt sein. In dem Organ der Kommunistischen Internationale, der Internationalen Pressekorrespondenz, berichtete Josef Berger, Vorsitzender der KP Palästina, über die Ereignisse. Er schrieb: Die unter finster klerikaler, feudaler und bürgerlicher Führung stehenden fanatischen Massen mohammedanischer Bauern überfielen sengend und mordend vor allem die unbewehrten armen jüdischen Siedlungen, jüdische Synagogen und Schulen, wo furchtbare Blutbäder angerichtet wurden. In der Talmudschule von Hebron wurden 60 jüdische Schüler, auch Kinder, getötet und verstümmelt. In der Kolonie Mossa wurde eine jüdische Familie samt Frau und Kind abgeschlachtet. Wenn man sich zeitgleich anguckt, wie die Rote Fahne über antisemitische Gewalt in Osteuropa berichtet hat, könnte man eigentlich erwarten, dass sie auch diese Ereignisse verurteilt oder zumindest thematisiert, woher dieser Antisemitismus kommt. Die Reaktion der KPD zu dieser Zeit war aber eine ganz andere. Die KPD, und das ist ja durch den Artikel auch schon deutlich geworden, begrüßte die Ereignisse. Und Hermann Remmele, Mitglied des Zentralkomitees, sagte auf einer ZK-Sitzung zur Rolle der KP Palästina: Unsere Partei hat in Palästina 160 Mitglieder, davon 30 Araber, die anderen 130 Zionisten. Es ist ganz klar, dass diese Partei nicht eine solche Einstellung haben kann, wie sie dem Gesetz der Revolution entspricht. Gerade das unterdrückte Volk, jene Schicht des Volkes, die das revolutionäre Element überhaupt ausmachen kann, sind nur die Araber. Damit hat er nicht die Wahrheit gesagt. Die jüdischen Mitglieder der KP Palästina waren eben keine Zionistinnen und Zionisten. Die KP Palästina hat die Zeit über, die 20er Jahre über, einen jüdischen Staat in Palästina oder das Vorhaben des Zionismus ganz klar abgelehnt. Es war eine der wenigen politischen Gruppierungen überhaupt, die versucht hat, zwischen der arabischen und der jüdischen Bevölkerung zu vermitteln, und eine der wenigen Gruppierungen, in der es arabische und jüdische Mitglieder gab. Stattdessen wurde aber nicht der Klassenkampf in Palästina angesprochen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, also den Konflikt zwischen Arm und Reich beispielsweise zum Thema zu machen. Das hätte auch in das Muster gepasst, sondern der ganze Konflikt wurde ethnisiert. Also auf der einen Seite eben Zionismus und auf der anderen Seite die arabische Bevölkerung. Das war die einfache Unterscheidung, auf die die ganzen verschiedenen Probleme in Palästina reduziert wurden. Entsprechend der ethnisierten Wahrnehmung des Konflikts, in der nur die Araber als revolutionäre Kraft in Frage kämen, ordnete die Komintern, die Kommunistische Internationale, an, die Anzahl der jüdischen Mitglieder in der KP Palästina zu verringern und sie vor allen Dingen aus den führenden Positionen zu entfernen. Leopold Trepper, Mitglied der KP Palästina, erinnerte sich später, dass die Parole der Arabisierung unter den jüdischen Mitgliedern zunächst auf Widerstand stieß, und erinnert dann auch, dass bei dem Versuch, die Weisungen von oben buchstabengetreu zu befolgen, einer unserer Genossen in der Nähe von Haifa gelyncht wurde. Anfang der 30er Jahre bestellte die Komintern die führenden jüdischen Mitglieder der KP Palästina nach Moskau. Das war die übliche Methode, um Leute ruhig zu stellen, indem man sie aus ihren Parteigremien entfernte und einfach nach Moskau zu weiteren Schulungen und Fortbildungen bestellte. Die meisten von ihnen wurden während der großen Säuberung 1936 bis 38 verhaftet und ermordet. Josef Berger, den ich eben zitiert habe, und Leopold Trepper, den ich zitiert habe, sind die wenigen oder gehören zu den wenigen, die das überlebt haben. Dieser Antizionismus lässt sich nicht mit dem sekundären Antisemitismus erklären. Er muss mit etwas ganz anderem zusammenhängen, denn er bestand eben ja schon vor 1945. Die Rote Fahne berichtete selten von Jüdinnen und Juden. Aber die wenigen Artikel, die das machten, stellten Juden auf die Seite des Kapitals und der Herrschaft. In diesem Zusammenhang benutzte die Rote Fahne bis 1933 unbefangen den Ausdruck jüdisches Kapital. Ende der 20er Jahre benutzte die KPD-Tageszeitung ihn vor allem für den Nachweis, die NSDAP und die reichen Juden würden zusammenarbeiten. Die entsprechenden Überschriften lauteten: Jüdischer Warenhausbesitzer finanziert Nazi-Propaganda oder Hitler proklamiert Rettung der reichen Juden. Oder die letzte Überschrift, die ich überhaupt gefunden habe: Nazis für jüdisches Kapital. Und der schon erwähnte Hermann Remmele, eben ZK-Mitglied, hat auf einer Diskussionsveranstaltung 1930 behauptet, die NSDAP würde von dem Juden Jakob Goldschmidt Parteispenden erhalten und deswegen auf ihren antisemitischen Schlachtruf Juda verrecke verzichten. Das hatte er sich nicht ausgedacht, ganz spontan auf dieser Veranstaltung, sondern ein Jahr zuvor, im November 1929, war bereits ein Beitrag in der Roten Fahne mit der Überschrift versehen, im Auftrag Jakob Goldschmidts, Goebbels verbietet, Juda verrecke. Und diese Darstellung von einer Allianz der Nazis mit dem jüdischen Kapital nahmen zwar in den letzten Jahren der Weimarer Republik zu, also man könnte sie auf die Stalinisierung vor allen Dingen zurückführen, sie sind aber keine Erfindung der stalinisierten KPD. Bereits in einer Sonderausgabe der Roten Fahne aus dem Jahr 1923 findet sich eine Karikatur mit dem Titel »Geld stinkt nicht« oder »So sieht ihr Antisemitismus aus«, Hakenkreuzparade vor Hakennasen in Wien eine wahre Begebenheit, und zeigt in deutlich rassistischer Weise, wie es sonst nur Nazi-Zeitungen gemacht haben, reiche Juden mit auffälligen großen Hakennasen, hängenden Augenlidern, also den klassischen antisemitischen Stereotypen. Und die sollen dann eben einen Faschistenaufmarsch in Wien finanziert haben und sich am Rande stehend angucken, was alles für ihr Geld gemacht würde. Ich habe das jetzt nur kurz angerissen. Ich habe das ja an verschiedenen Stellen auch schon mal etwas ausführlicher gemacht. Ich will auch jetzt zum Schluss kommen und sagen, was daran eigentlich wichtig ist. Was ich versucht habe, deutlich zu machen eben, ist, dass es drei Traditionslinien gibt, die den linken Antizionismus antisemitisch aufgeladen haben und das macht es schwer, diese Traditionslinien zu unterscheiden, die letztlich zu den gleichen Konsequenzen führen. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese drei Ebenen zu unterscheiden, weil entsprechend dieser Traditionslinien sind es völlig andere Probleme, mit denen man zu kämpfen hat, und es sind völlig andere Formen der Auseinandersetzung geboten. Also, da wäre erstens eine linke Israel-Feindschaft, die man tatsächlich mit den Motiven der Schuldabwehr des sekundären Antisemitismus erklären könnte und die eher aus einer unbewussten Identifikation mit Deutschland und der Tätergeneration verknüpft sind. Dieser Motivation für linken Antizionismus und Antisemitismus ist vielleicht dadurch am besten zu begegnen, dass man die Singularität der Shoah hervorhebt. Also diese Linken müssen sich, wenn man noch irgendwie auf Erkenntnisfortschritte setzen möchte, diese Linken müssten sich tatsächlich viel mehr mit der Singularität der Shoah auseinandersetzen und müssten eben auch die Notwendigkeit eines jüdischen Staates nach 1945 begreifen. Nun ist das bei der Partei Die Linke mittlerweile auch eingetreten, und ich bin da sehr skeptisch, ob das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels wirklich ein großartiger Fortschritt ist innerhalb der Linkspartei. Denn zweitens ist mit dieser Form der Auseinandersetzung einer zweiten Ebene überhaupt nicht beizukommen. Also im Marxismus-Leninismus, und auch das ist ja für die Linkspartei und Publikationen wie die Junge Welt relevant, bereits vor 1945 bestand in der traditionellen Linken nicht nur ein unbewusster, sondern ein ganz bewusster Nationalismus, eine Art Befreiungsnationalismus, der als Antiimperialismus eine Gruppe von Nationen, nämlich die unterdrückten Völker, gegen andere Nationen, die imperialistischen Staaten, die USA und den Zionismus, verteidigen wollten. Diese nationalistische Linke erkennt in der Israel-solidarischen Linken auch lediglich ihr Spiegelbild. Sie sind selber für Palästina und die anderen sind eben für Israel. Aber die Frage, dass sich Linke mit irgendwelchen Nationen identifizieren, wird dadurch überhaupt nicht in Frage gestellt. Und was ich als drittes deutlich gemacht habe, verweist wiederum auf eine sehr viel schwierigere Ebene, weil diese Vorstellungen heutzutage tabuisiert sind und sich nur selten offen aussprechen. Also ich habe mit Verweis auf die KPD gezeigt, dass der Antizionismus sich eben auch aus diesem personifizierten Antikapitalismus ergeben konnte. Also das heißt, Zionismus galt und gilt als böse, weil Juden durch ein besonderes Verhältnis zum Kapital definiert sein sollten. Um diese Traditionslinie zu bekämpfen, müsste man bei dem personifizierten Antikapitalismus der Neigung zu Verschwörungstheorien und bei dem Judenbild innerhalb der Linken ansetzen. Dieser Traditionslinie ist aber deswegen schwer beizukommen, weil Begriffe wie jüdisches Kapital selbst für die junge Welt heutzutage tabuisiert sind. Sie kehren dann versteckt in Ausdrücken wie jüdische Lobby wieder. Und wie man gegen diese Vorstellung selbst ankommen kann, dazu kann ich leider überhaupt gar keinen Tipp geben. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass man durch wertkritische Gesellschaftsanalysen zumindest Personifizierung vermeiden kann und damit jedenfalls die theoretischen Grundlagen oder die theoretischen Anknüpfungspunkte für antisemitische Stereotype beseitigen kann. Vielen Dank. Warum ich die Berichterstattung über jüdisches Kapital und die vermeintliche Zusammenarbeit von jüdischem Kapital und NSDAP als Antizionismus bezeichnet hätte. Und die zweite Frage war, sorry, ist ein bisschen warm heute. Ach so, genau, die zweite Frage bezog sich auf die Ablehnung des Antisemitismus durch die KPD und wie sich das ausgedrückt hat. Ich war nämlich eigentlich schon dabei zu antworten, deswegen dieser Aussetzer. Weil das erste ist, glaube ich, schlicht ein Missverständnis, vielleicht habe ich mich einfach unglücklich ausgedrückt. Das ist für mich Antisemitismus, eine linke Form von Antisemitismus. Mir ging es ja gerade um die Verbindung zwischen dem Antizionismus vor 1933, wo man auch schon überlegen kann, ob man das nicht vielleicht in Anführungszeichen setzt, um einen Unterschied deutlich zu machen, zum Beispiel zu einer antizionistischen Position innerhalb des Judentums, die tatsächlich sich einfach nur gegen den Zionismus ausspricht und keine weiteren Implikationen hat. Bei der KPD hat das ganz andere Implikationen. Aber natürlich, es ging mir um den Zusammenhang zwischen Antizionismus und Antisemitismus, also diesem antisemitischen Antizionismus und dem anderen Antisemitismus, das habe ich versucht deutlich zu machen. Es gibt in der Presse der KPD immer wieder die Aussage, wir bekämpfen Judenhass, wir sind gegen die Nazis, weil sie Antisemiten sind. Also das schließt einander nicht aus. Dieses offizielle Bekenntnis, eigentlich dagegen zu sein und gleichzeitig antisemitische Stereotype zu benutzen. Das geht sogar deswegen eine Verbindung ein, weil diese Erklärung, die auf diese Formel Antisemitismus sei der Sozialismus der dummen Kerls, diese Erklärung macht genau diese Doppelfigur. Also einerseits wird gesagt, Antisemitismus lehnen wir ab, weil das ist der Antisemitismus der dummen Kerls. Und gleichzeitig wird damit aber auch gesagt, der richtet sich ja aber, sonst wäre es ja kein Sozialismus der dummen Kerls, der richtet sich gleichzeitig gegen Kapital. Und deswegen müssten wir im Grunde genommen nur aus diesen dummen Kerls schlaue Kerls machen und dann wären sie auf unserer Seite. Die etwas gröbere Variante heißt dann, wer gegen das Judenkapital aufruft, ist bereits Klassenkämpfer. Das war jetzt ein Zitat aus einer Rede von Ruth Fischer, die das 1923 benutzt hat, um völkische Studierende für die KPD zu begeistern. Ich würde die Frage auch nochmal zum Anlass nehmen, ist insofern zu ergänzen. Man kann zu der SPD zum Beispiel sagen, dass die sich eigentlich spätestens nach der Vereinigung von La Salle und den anderen Vereinigungen zur SPD zum Ende des 19. Jahrhunderts relativ dezidiert gegen Antisemitismus auch positioniert hat und eigentlich auch bis dann nach 1933, aber vor allen Dingen auch in der Weimarer Republik, eigentlich als eine der wenigen politischen Kräfte sich auch mit direkter Bezugnahme auf die jüdischen Gemeinden und auf jüdische Organisationen gegen Antisemitismus auch politisch verhalten hat und auch sich politisch geäußert hat. Das ist aber parallel dazu in der sozialdemokratischen Arbeiterpresselandschaft trotzdem immer wieder auch antisemitische Stereotypen in Artikeln, in Karikaturen auch reproduziert worden sind. Also auch da gab es eine Gleichzeitigkeit von eigentlich einer relativ klaren politischen Haltung, wobei die SPD auch oft, das passt ein bisschen zu der Haltung der KPD, gesagt hat, so mit der Überwindung des Kapitalismus und der Revolution wird sich auch der Antisemitismus als, wir würden jetzt glaube ich heute neudeutsch sagen, Nebenwiderspruch sowieso erledigt. Also da gab es auch schon ein durchaus gebrochenes Verhältnis zur Auseinandersetzung und zur Bekämpfung des Antisemitismus. Aber wie gesagt, auch bei der SPD gab es so eine Ungleichzeitigkeit, sich politisch eigentlich relativ klar zu positionieren, aber in der kulturellen, im Milieu, aber trotzdem immer wieder auch antisemitische Stereotype und Muster zu reproduzieren. Vielleicht da nochmal anknüpfend, auch eine Frage an Olaf vor allem. Du sprachst ja von mehreren Traditionssträngen und ich habe überlegt, ob gerade diese Zitate aus der Roten Fahne von vor 33, die du gebracht hast und viel von dem eher traditionslinken Antizionismus nach 45 nicht doch relativ ähnliche Wurzeln haben, nämlich dass es immer darum geht, dass es eigentlich nichts Schlimmeres als das Kapital gibt und nichts Schlimmeres als Klassenherrschaft. Also sowohl diese Rote Fahne Zitate funktionieren ja immer so, da scheint dieser Antisemitismus scheint irgendein Klassenkonzept durcheinander zu bringen, weil Hitler als Vertreter der Herrschenden ja angibt, gegen auch reiche Juden zu sein, aber haha, wir entlarven, das stimmt gar nicht, die reichen Juden sind eben doch in der herrschenden Klasse Position an Seiten von Hitler. Und letztendlich funktioniert ja nach 45 viel von dem traditionslinken Antizionismus auch dadurch, dass die Shoah verleugnet werden muss oder verkleinert werden muss, ist so ein bloßes Oberflächenphänomen, hinter dem in Wirklichkeit doch der Klassenkampf steckt. Und da muss man jetzt mal durchblicken und die ganze Rede vom hilflosen Antifaschismus zielt da ja drauf. Das ist ein Antifaschismus, der nicht versteht, dass es in Wirklichkeit ein Antikapitalismus gegen die herrschende Klasse sein muss. Daran anknüpfend würde ich mich allerdings fragen, wie relevant eigentlich so etwas heute noch ist. Denn wenn man von dem, was sich heute linker Antizionismus nennt oder als Hass auf Israel von links auftritt, eigentlich diese Motive meines Erachtens kaum noch eine Rolle spielen, weil man eigentlich überhaupt nicht mehr von Klasse redet oder überhaupt von materiellen Fragen der Ausbeutung. Also kein linker Antizionist kommt heute daher und sagt, ja, Israel ist ein Ausbeuterstaat, der will die Palästinenser ausbeuten, sondern da geht's eigentlich sind diese ganzen Sachen, denke ich, mit 89, 90 eher verschwunden, weil weder die Palästinenser noch als Revolutionäre taugen, als soziale Befreiungskämpfer an Seiten der Sowjetunion, noch die Israelis so einfach nur als das US-förmige konterrevolutionäre Unternehmen im Nahen Osten, um die revolutionären Bewegungen niederzuhalten. Sondern wenn man heute linke Antizionisten hört, dann ist Israel eigentlich ein Unterdrücker aus purer Bösartigkeit, aus Rassismus, aus Diskursen, was auch immer, also so aus ganz postmodernen Gründen, die gar nichts mehr mit materiellen Ursachen zu tun haben, also auch gar nicht mehr deutbar sind eigentlich in irgendeinem noch so verballhornten Schema von Kritik der politischen Ökonomie, sondern eben wirklich in dieser ganz postmodernen Vorstellung, es gibt so böse Menschen mit falschen Gedanken und gegen die sind wir. Und gerade darum vielleicht noch den letzten Schwenk zu setzen, es gibt dieses sehr schöne Buch von Nick Cohen, What's Left, über die britische Linke, wo er sagt, genau diese Postmodernen, die nicht mehr von Klassenverhältnissen, von materiellen Gründen der Ausbeutung reden wollen, das sind genau die, die eben immer an der Seite der Schlimmsten stehen, der Islamisten und so weiter. Genau weil ihnen das auch ermöglicht, nicht mehr von solchen Fragen zu reden, wie Ausbeutung, wie Klassenverhältnisse, sodass man eigentlich ziemlich gut sagen könnte, wer heute ein Feind Israels ist, ist ein Feind der Arbeiterklasse. Also wenn ich es umformulieren sollte, dann würde ich sagen, hast du am Anfang gefragt, hat nicht der Antizionismus bereits vor 1933 seine Wurzeln in so einem personifizierten Antikapitalismus? Das war ja meine Aussage. Was ich dafür wichtig finde, ist aber, dass das immer voraussetzt, dass eben die traditionellen antisemitischen Stereotype mit übernommen werden. Sonst hat man zwar die Vorstellung, die sich auch in der kommunistischen Presse und in Wahlplakaten und so weiter niederschlägt und eben dann auch in der Politik, diese Vorstellung von, das Entscheidende ist, dass die Arbeiter gegen die Kapitalisten kämpfen. Aber dass das antisemitisch wird, passiert erst dann, wenn man sagt, Juden sind generell irgendwie mit dem Kapital verbunden. Was aber außerdem wichtig ist, und das ist vielleicht heute Abend zu kurz gekommen, es findet eben schon eine Verschiebung statt vor 1933. Das macht sich besonders deutlich an diesen pogromartigen Ausschreitungen 1929. Eine Verschiebung von dieser etwas verqueren Klassenkampf-Vorstellung hin zu einer Vorstellung, das Volk muss sich gegen das Kapital wenden. Und Deswegen kommt jemand wie Hermann Remmele dann dazu zu sagen, die einzigen, die hier das revolutionäre Element im Nahen Osten ausmachen, sind die Araber, und zwar nicht nur, weil sie hier als die Ausgebeuteten gesehen werden, sondern weil sie auch als die Eingeborenen, die mit ihrer mit dem Land verbunden sind und verwurzelt sind, gesehen werden. Und die wehren sich gegen etwas, was von außen kommt, nämlich Zionismus und Faschismus. Und diese ganz alte Vorstellung, die ist bis heute präsent. Und wenn du sagst, ja, und gleichzeitig sind viele antiimperialistische Linke auch gar nicht mehr in der Lage, überhaupt noch mit marxischen Kategorien zu operieren, dann bin ich vollkommen einverstanden. Aber das, was sie da machen, nämlich diese Verschiebung hin zur Volksbefreiung, zum Volkskampf und so weiter, das sind keine neuen Phänomene des sogenannten postmodernen Zeitalters, sondern die lassen sich eben auch schon in den 20er Jahren finden. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung dazu. Bereits 1925 war es in der kommunistischen Internationale üblich, den Marx-Engels-Slogan folgendermaßen zu erweitern: Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker der Welt, vereinigt euch. Und genau das ist die Verschiebung, die sich da schon deutlich macht und bei den ganzen Konflikten im Nahen Osten zu diesem antisemitischen Antizionismus führt. Ich habe eine Frage an beide Referenten, an Andreas und Olaf, zu der von euch gemeinsam benutzten Formel der Einzigartigkeit oder, Olaf, du, Singularität der Shoah. Diese Formel ist jüngeren Datums, also der sozialdemokratische Onkel Jürgen Habermas hat die popularisiert im Historikerstreit 1986 und also als Helmut Schmidt, der ist hier vielleicht bekannt, der war Bundeskanzler, als erster Bundeskanzler am 23. November 1977 das Konzentrationslager in Auschwitz besucht hat, hat er in seiner Ansprache also weder von Einzigartigkeit gesprochen und auch nicht also von den Juden, also die tauchen auch gar nicht auf in seiner Rede, aber von dem Widerstand gegen den Hitlerfaschismus, der auch wesentlich von den Deutschen also geleistet worden sei. War ich auch ganz verblüfft. Also diese Formel ist jüngeren Datums und schreibt sich ein in die Staatsreligion der Bundesrepublik. Angela Merkel, FDJ-Sekretärin in Ostdeutschland, heute Bundeskanzlerin, sagt, also die Solidarität, die Erinnerung an die Shoah, aber auch die Solidarität mit Israel ist deutsche Staatsräson, Begriff, bei dem eigentlich hier im autonomen Zentrum eigentlich alle Alarmglocken bimmeln müssten. Tun sie nicht, aber es ist auch ein anderes Thema. Zur Frage der Einzigartigkeit. Sag ich mal so, aus der Sicht der Nazis gab es eigentlich nicht eine Singularität des Massenmordes, sondern eine Pluralität des Massenmordes. Es sind sehr viele Kommunisten ermordet worden, Sinti und Roma, ein großer Teil der polnischen Population. Und dem Massenmord in Auschwitz ging der Massenmord an den gefangenen russischen Rotarmisten voraus. Die sind ja eingesackt worden, also beim Angriffskrieg gegen die Sowjetunion, ungefähr 3 Millionen. Ungefähr 9 Monate später waren 1,5 Millionen Rotarmisten, also tot, verhungert, nicht vergast, also sie wurden so aufs Feld gebracht, also kein Fressen, keine Behausung, die waren dann einfach tot. Das war für die Nazis eine sehr gute Verwaltungsfacherfahrung, es gab keinen Protest, es gab also keine Öffentlichkeit und im Frühjahr 1942 fiel die Entscheidung, dann Auschwitz also zum Laufen zu bringen. Für diesen Massenmord, ja, wo tut ihr den hin? Also wenn der nicht singular oder einzigartig war, was war der denn für euch? Also normal, egal oder weiß der Teufel was? Sag ich mal so, für diesen Massenmord gibt es auch in der deutschen Gedenkkultur keinen Ort, also keine, also Bundestagsstunde und. Zweite Frage, und die operiert auch mit einer Unterstellung, aber die könnt ihr auch zurückweisen. Habt ihr deshalb keinen Ort, also auch für diesen Massenmord sozusagen, also ist sozusagen blinder Fleck, also wird systematisch, also in euren theoretischen Bemühungen ausgeblendet, um sozusagen den untrennbaren Zusammenhang zwischen Angriffskrieg und Massenmord, also meine Hypothese, Auschwitz war nur möglich durch einen Angriff, also im Zusammenhang eines Angriffskrieges, ohne den erfolgreichen Angriffskrieg der Nazis sozusagen wäre Auschwitz nicht möglich gewesen. Also müsst ihr das ausblenden aus aktuellen politischen Interessen sozusagen, um euch die Option aufrecht zu erhalten, sozusagen potenziell für Angriffskriege zu votieren? Das meine beiden Fragen. Also ich versuche mal die Frage, soweit ich sie verstanden, oder die beiden Fragen, soweit ich sie verstanden habe, zu beantworten und möchte noch mal das zitieren, was ich zu Beginn zitiert habe. Da habe ich nämlich nicht Helmut Schmidt oder sonst wen zitiert, sondern den Historiker Eberhard Jeckel und auch nicht Habermas, der gesagt hat, ich behaupte dagegen, dass der nationalsozialistische Mord an den Juden deswegen einzigartig war, weil noch nie zuvor ein Staat mit der Autorität seines verantwortlichen Führers beschlossen und angekündigt hatte, eine bestimmte Menschengruppe einschließlich der Alten, der Frauen, der Kinder und der Säuglinge möglichst restlos zu töten und diesen Beschluss mit allen nur möglichen staatlichen Machtmitteln in die Tat umsetzte. Also das ist noch meine Antwort auf die Frage der Singularität. Das beschreibt es meiner Meinung nach hinlänglich und da gibt es für mich auch überhaupt keine historisch vergleichbare Konstellation. Was ich richtig finde, ist, dass du hast das mit Verwaltungsfacherfahrung kurz umschrieben. Es gibt tatsächlich strukturelle Vorläufer, die gehen unter anderem zurück auf die Praxis der Euthanasie, die ja schon Ende der 30er Jahre praktiziert worden ist, das sogenannte T4-Programm. Viele der alles bitte jetzt in Anführungszeichen, der sogenannten Euthanasie-Spezialisten und Spezialistinnen, die in den verschiedenen sogenannten Heilanstalten Menschen ermordet und umgebracht haben, haben ja nicht ohne Grund in fast allen Vernichtungslagern, Belzec, unter anderem auch dann ihren Dienst danach versehen. Es ist auch richtig, dass es natürlich gleichzeitig auch einen Vernichtungswillen gab bei der Wehrmacht im Rahmen der Kriegsführung, dass man also ganz bewusst eben die sowjetischen Rotarmisten eben nicht unter die herrschenden entsprechenden Konventionen gestellt hat, sondern eben ganz bewusst auch deren Tod in der Kriegsgefangenschaft bewusst herbeigeführt hat. Stichwort auch vielleicht nochmal Kommissarbefehl. Es war eben ein Weltanschauungskrieg, den die deutsche Wehrmacht ab 1941 in der Sowjetunion geführt hat. Und in dieser Logik ist man eben auch entsprechend mit den Soldaten der Roten Armee umgegangen. Das mit dem blinden Fleck habe ich nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich aber auf jeden Fall richtig finde, da habe ich überhaupt keinen Widerspruch zu. Der Angriffskrieg Hitlers war die Voraussetzung für die Shoah, das sehe ich auch so. Und gerade die Debatte und die Auseinandersetzung um die Rolle der Wehrmacht hat ja auch das gezeigt, dass es eben nicht eine kleine Elite im NS-Herrschaftsapparat gab, die sozusagen bewusst und zielgerichtet mit dem Ideengeber Adolf Hitler eben die Ermordung des europäischen Judentums geplant, organisiert und durchgeführt hat, sondern dass die Shoah eben nur möglich war, weil es einen gesellschaftlichen Konsens gab. Auch da möchte ich nochmal auf das Zitat von Werner Jochmann, was ich an den Anfang gestellt habe, verweisen, der das ja auch kurz schon umschrieben hat. Es war also ein Tätervolk notwendig, die einen letztlich unausgesprochenen Konsens mitgetragen haben. Und es war genau die Verbindung eben zwischen NS-Tötungswillen und der deutschen Wehrmacht. Und das hat ja auch die Wehrmachtsausstellung, die auch hier in Hamburg immerhin, glaube ich, dreimal auch zu sehen war, ja deutlich gezeigt. Es gab da eine ganz enge Verbindung. Also wie gesagt, deswegen kann ich also zu dem Aspekt nur sagen, das sehe ich genauso. Ohne Angriffskrieg kein Auschwitz. Vielleicht schiebe ich mal ein privates Detail hinterher, also weil der Vorwurf mich schon fast zum Lachen bringt. Andreas und ich, wir kennen uns seit 1999 besser, weil wir beide in der Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht Führung gemacht haben. Also von daher muss ich schon wirklich lachen über diesen Vorwurf an uns. Also, dass wir hier sitzen, um irgendwelche Angriffskriege oder so weiter zu fördern oder gewisse Sachen auszublenden. Der ganze Grund, auf die Shoah überhaupt einzugehen, ist ja, dass es eine zur Erklärung dient für linken Antisemitismus als Schuldabwehr-Antisemitismus. Und nur in diesem Zusammenhang sind wir überhaupt darauf eingegangen. Alles Weitere, was ich jetzt noch sagen könnte, hat Andreas mir eben vorweggenommen. Ich habe noch mal eine Frage. Keine Ahnung, ob das jetzt euer Konzept sprengt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass noch eine Erläuterung der Auseinandersetzung nach dem Goldhagen-Buch für eine Abrundung des Themas hier noch ganz hilfreich wäre für einige. Also als Frage formuliert, dann noch mal kurz versucht zu überlegen, ob wirklich davon auszugehen ist, dass im heutigen linken Antisemitismus Ausbeutung und so keine Rolle mehr spielen. Ich würde angesichts der Blockupy Entwicklung letztes Wochenende vom absoluten Gegenteil sprechen. Also für mich ist das die Schlagiterwende der bundesrepublikanischen Linken nach 1989, weil von Dresden über Castor-Schottern nach Frankfurt zu den Bankern eine direkte Linie gezogen worden ist, dass eben die Nazis in Frankfurt sitzen. Da gibt's keine Reflexion und das hat sozusagen Massencharakter angenommen. Immer mit dem Verweis, internationale Solidarität, ohne wirklich genau hinzugucken, mit wem und mit was sich eigentlich solidarisiert wird in Griechenland. Also dort werden die sozialen Proteste, der Klassenkampf, als Klassenkampf halluziniert, der dort aber auf eine Weise stattfindet, die dem sehr nahe kommt, was hier beschrieben worden ist aus der KPD-Propaganda. Und kann man in dem Zusammenhang nicht ausblenden, was der 11. September 2001 gewesen ist und wie in diesem Zusammenhang Israel und die Juden auf der Welt gesehen werden, und zwar in der Linken. Und dann kommt die Mavi Marmara dazu und ergänzt das völkische Element. Ja, es wäre mir lieber gewesen, du hättest selber zu Goldhagen gesagt, was du wichtig daran findest. Dann kann man besser darauf antworten. Kannst du dir nochmal das Mikro nehmen? Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen, ich weiß nicht, wohin das führen soll. Das ist ein bisschen linke Geschichtsstunde. Aber okay, also die Auseinandersetzung überhaupt mit dem Antisemitismus als Motiv, als entscheidendes Motiv für die Shoah, ist von Daniel Goldhagen mit seinem Buch Hitlerswürdige Vollstrecker ausgelöst worden. Und ist ja ganz wesentlich dafür verantwortlich, dass die Diskussion auch über Antisemitismus in der Linken aufgekommen ist, in der Art, wie sie aufgekommen ist. Was sicherlich auch eine große Rolle gespielt hat, ist, dass Goldhagen gesagt, darauf hingewiesen hat, dass dieses Konzept von Arbeit, also die deutsche Arbeit, die sich gegen jüdisches Kapital, die sich vom jüdischen Kapital zu befreien hätte, dass das ein wichtiges Motiv sei für die Ermordung und die Ermordungsform der Nazis. Also er macht das eben deutlich, gerade nicht an den Gaskammern, sondern an den Lagern, in denen durch Arbeit vernichtet wurde. Und seitdem würde ich sagen, ist die, also dreht sich zumindest innerhalb der deutschen Linken die Auseinandersetzung zu Recht um diese Form von Arbeitsfetisch oder Arbeitsideologie. Das finde ich auch sehr richtig. Das Ganze, denke ich, ist immer zu ergänzen mit dem auf jeden Fall nach wie vor lesenswerten Aufsatz von Moshe Postone zu Nationalsozialismus und Antisemitismus, den wahrscheinlich die meisten hier kennen. Und der übrigens, anders als das bei dem Beitrag vorher gemacht wurde, sehr klar auf den Punkt bringt, was die Singularität der Shoah ausmacht. Ansonsten bin ich total einverstanden, was die Relevanz oder die Problematik dieser komischen Ausbeutungsvorstellung innerhalb der Occupy-Bewegung angeht. Also es gibt ja Leute, die sagen, das ist strukturell antisemitisch. Das kann man von mir aus so nennen. Da ist vielleicht das nochmal deutlich, jetzt gehe ich zurück auf die ganz erste Frage. Es gibt zwar manifest antisemitische Äußerungen in der Occupy-Bewegung, also so Tafeln wie, man solle gefälligst jüdische Milliardäre googeln und so weiter, aber solche manifesten Formen sind vergleichsweise selten, aber dieses strukturelle Problem ist die ganze Zeit über da. Und ich glaube, genau in dieser Vermittlung von einem strukturellen Problem und einem nicht sehr oft offensichtlichen Problem, das ist, glaube ich, genau das, womit wir uns beschäftigen müssen, wenn es um Antisemitismus in der Linken geht. Und deswegen habe ich auch betont, dass eben die KPD zu keiner Zeit gesagt hat, wir wollen die Juden aus Deutschland entfernen oder so etwas. Also so etwas Programmatisches wie bei der NSDAP wird man nicht finden. Was wiederum dazu führt, dass viele Leute sagen, dann gibt's ja kein Problem. Wie ich hoffentlich deutlich gemacht habe, ist das Problem quasi auf einer Ebene tiefer, dann fast schon programmatisch. Aber es wird eben nie offen ausgesprochen. Und das ist, glaube ich, wichtig zu berücksichtigen. Um vielleicht noch den letzten Satz zu sagen, auch jemand wie Günter Grass beispielsweise wird ja empört zurück und weist ja auch empört zurück, er sei Antisemit und habe antisemitische Ressentiments. Also man trifft eben dieses Phänomen besser, wenn man immer das mit berücksichtigt, dass die Leute sich eben nicht so verstehen. Anders als jemand wie Adolf Hitler oder die alten Nazis und auch neue Nazis. Ich habe zwei Fragen an beide Vortragende, die ein bisschen kompliziert sind, aber sehr eng zusammenhängen. Deswegen würde ich die gerne zusammenstellen, auch wenn das dann ein paar Minuten dauert. Ich hatte bei beiden Vorträgen mehrfach den Eindruck, dass Sie gerade jetzt darauf rauslaufen, die Frage aufzugreifen oder sogar zu klären, was nun eigentlich der Unterschied zwischen linken und rechtem Antisemitismus ist. Und in beiden kam es dann nicht dazu. Das muss man vielleicht auch nicht unbedingt machen, ist vielleicht auch nicht die spannendste Frage der Welt. Aber solange man davon ausgeht, dass es doch offensichtlich immer noch Unterschiede zwischen Linken und Rechten gibt und offenbar linke und rechte Antisemiten doch sehr viel gemeinsam haben, muss man auch zwischen linken und rechten Antisemiten noch irgendeinen Unterschied behaupten können, um überhaupt noch einen Unterschied zwischen linken und rechten behaupten zu können. Und in engem Zusammenhang damit steht, glaube ich, die Frage mit dem sekundären Antisemitismus. Denn Olaf, du hast ja gesagt, es gibt einige Anzeichen von klarem Antisemitismus und auch Antizionismus vor Auschwitz, bei dem man deswegen nicht von sekundärem Antisemitismus ausgehen kann. Und ich würde dagegen mal die Frage aufwerfen, ob nicht die linke Form des Antisemitismus sowieso immer eine sekundäre ist und ob nicht vielleicht gar Antisemitismus sowieso immer sekundär ist und das nicht gerade sein Wesen ausmacht. Also dass Antisemitismus natürlich immer nicht nur an die Weiterexistenz von Juden erinnert, sondern auch immer an die schon vorherige Existenz von Antisemitismus, an dem also die Nichtjuden schuld sind. Und dass immer Antisemitismus zu jeder Zeit schon einfach, also ganz wesentlich, zum Teil rein materiell aus Angst vor Rache der Juden für den vorherigen Antisemitismus tatsächlich stattgefunden hat oder eben einfach, indem diese Angst kollektiv psychisch transformiert wurde und auch wenn materiell dafür überhaupt kein Grund bestand für die Annahme, dass die Juden sich möglicherweise rächen könnten, das einfach in den Volkscharakter, in das allgemeine Denken aufgegangen ist. Und wenn man jetzt sich speziell die Linken anguckt, dann haben die doch einfach tatsächlich noch viel mehr Grund als meinetwegen aufgeklärte Bürger, sich schuldig zu fühlen. Also einmal, weil sie es nicht geschafft haben, den Faschismus zu verhindern. Dann aber auch, nachdem sie es schon nicht geschafft haben, den Faschismus zu verhindern, sie noch nicht mal der größten Opfergruppe des Faschismus und des Nazismus irgendeine Zuflucht gewährt haben. Und zwar nicht nur, weil sie es nicht konnten, weil sie nicht die Macht dazu hatten, sondern viel schlimmer, weil es keiner versucht hat. Und weil sogar Stalin selber noch, während er gegen die Nazis kämpfte, in den eigenen Reihen die Juden verfolgte. Dazu kommt natürlich noch, dass also die Entthronung der linken Selbstmystifizierung, die so weit geht, dass zum Beispiel selbst diese 1,5 Millionen sowjetischen Soldaten, die verhungert sind, dass die einfach als jüdische Bolschewisten verhungert sind und als solche bekämpft wurden. Und also dass während sich die Linken einbildeten, kurz davor zu sein, das Kapital zu stürzen und sich selber als den größten Feind des Kapitals zu wähnen, das Kapital erstens mal nichts Besseres zu tun hatte, als noch was viel Schlimmeres aufzustellen als die ursprüngliche Kapitalherrschaft, als die eigentliche ist schon falsch, aber das, was so als normale Kapitalherrschaft von den Linken beschrieben wurde, sondern eben etwas darüber hinausgehendes. Und zweitens, dass die sich für die Linken als Hauptfeind erstmal gar nicht so interessierten. Also na klar mussten erstmal die Gewerkschaften und die Kommunisten ausgeschaltet werden, aber wofür die sich wirklich interessierten, waren die Juden. Polen und die Sowjetunion sind in erster Linie offenbar erobert worden, um der Juden habhaft zu werden, damit man sie umbringen kann und nicht um den Kommunismus zu beseitigen. Also das in den Selbstdarstellungen der Nazis ist das eindeutig so. Und in den militärstrategischen Entscheidungen, wie sie sich aus den Akten nachlesen lassen, ist das auch so. Es war einfach wichtiger, die Juden umzubringen, als die Rote Armee auszuschalten. Die Rote Armee musste ausgeschaltet werden, soweit das nötig war, um die Juden umbringen zu können. Aber als man beides am Ende nicht mehr beides konnte, hatte Juden umbringen eindeutig die Priorität vor Rote Armee ausschalten. Und also das Ganze wirft doch die Frage auf, also ich denke, es erklärt auch schon mal, warum die Linke dieses Problem auch nicht mehr los wird. Also weil diese Antisemitismusdiskussion eben nicht eine unter vielen ist, sondern weil sie einfach jede Art von Zugang zu welchem linken Selbstverständnis auch immer betrifft und der linke Antisemitismus deswegen auch so zentral ist für das Selbstverständnis der Linken. Ich finde das eine interessante Idee. Also das klingt wie ein rhetorischer Trick jetzt, aber ich finde wirklich eine interessante Idee. Und von mir aus kann man das dann auch als sekundären Antisemitismus bezeichnen. Worum es uns beiden aber heute Abend ging, war erstmal das Konzept, so wie es von der kritischen Theorie formuliert wurde, aufzugreifen und zum einen zu zeigen, warum es tatsächlich eine Menge leistet, um linken Antisemitismus zu erklären, und zum anderen war es mir darum zu tun, zu zeigen, wo dieser Erklärungsansatz auch Grenzen hat. Man kann natürlich trotzdem sagen, ich nehme mir jetzt auch den Ausdruck sekundärer Antisemitismus und fülle ihn neu und gucke dann, was das beiträgt. Das ist völlig legitim. Aber das war eben nicht der Anspruch, den wir uns heute Abend gestellt haben. Und ich würde immer noch daran festhalten, dass der entscheidende Unterschied zwischen Linken und Rechten, was das Thema Antisemitismus angeht, der ist, dass Rechte zwar möglicherweise sich öffentlich gezwungen fühlen, ihre Haltung zu verschleiern, zu kaschieren. Also die NPD macht da seit x Jahren einen Affentanz. Ich bin aber davon überzeugt, dass diese Menschen, wenn sie mit sich alleine sind oder unter sich sind, dass sie ganz genau wissen, wir mögen keine Juden und wir mögen keine Jüdinnen. Das ist also eine bewusste Haltung. Jemand wie Günter Grass oder die Tupamaros West-Berlin oder Mitglieder der KPD würden selbst und in einem Vier-Augen-Gespräch nicht sagen, ja, wir mögen die nicht. Insofern ist es, wenn es um Antisemitismus geht, ist es auch ein verdrängtes Phänomen. Und das Bizarre ist ja, dass es ein verdrängtes Phänomen ist, obwohl es sich so offen ausspricht. Und das, würde ich sagen, ist der Unterschied. Da gibt es sicherlich, das ist auch kein absoluter Gegensatz, sondern da gibt es sicherlich graduelle Abstufungen. Und teilweise findet man auch innerhalb der Linkspartei Leute oder eben auch hier in Hamburg die Auseinandersetzung mit der Blockade des Lanzmann-Films, wo es dann offen aus ihnen rausbricht. Aber das ist, würde ich sagen, eher das seltenere Phänomen. Das häufigere Phänomen ist, dass es sich tatsächlich in verklausulierter Form Bahn bricht. Ja, also ich will auch erstmal deutlich sagen, dass zu vielen, zu dem, was du nochmal entwickelt hast, ich überhaupt keinen Widerspruch habe. Und natürlich ist es schon eine Frage, oder ich weiß gar nicht, ob es auch leichte Polemik ist, zu sagen, ja, gibt es einen Unterschied zwischen linken und rechten Antisemiten und welche Relevanz hat das eigentlich? Ich glaube in der Tat, dass es dann wichtige Unterschiede gibt, einfach daher, dass eben sich die Linke nach 1945, und da ist wieder das Stichwort der Singularität der Shoah, sehr darüber bewusst ist, dass sozusagen Antisemitismus, Ideologie und bestimmte Vorbehalte sich definitiv von selbst verbieten und dementsprechend ja genau diese psychologischen Gehirnakrobatiken ja teilweise auch vollführt werden, die sich entweder in einen überbordenden Philosemitismus eben genau gezeigt haben oder dann Zäsur 1967 eben genau in das umgeschlagen sind, was ich versucht habe ja auch grob zu skizzieren. Das zum einen. Dann glaube ich einfach, auch das habe ich zumindest versucht, andeutungsweise zur Diskussion zu stellen, dass eben Antisemitismus eine Vorurteilsstruktur ist, die sich auch immer wieder aktualisiert, die, das hatte ich versucht mit dem Begriff von Ungleichzeitigkeit auch nochmal zu formulieren, auch teilweise wieder Rückgriffe vollzieht auf eher ältere Ideologieformen bis hin eben zum eben christlichen Antijudaismus und dass das eben etwas, würde ich sagen, Schillerndes ist. Das so als ein Statement. Eine Sache, wo ich, ohne dass ich glaube, dass wir das jetzt hier wirklich ausdiskutieren müssen, widersprechen würde. Ich glaube nicht, dass die Kriegsführung Hitlers und der Nationalsozialisten, ich will das bewusst kurz halten, von vornherein das Ziel hatte, also das europäische Judentum zu ermorden. Da gibt es in der Geschichtswissenschaft nun wirklich eine ganz lange Debatte und Auseinandersetzung zwischen Funktionalisten und Internationalisten. Die Frage, war das ein Programm, das sozusagen gezielt eben verfolgt worden ist, oder war es eben auch ein sich selbst radikalisierender Prozess? Die Unterlagen, die du da erwähnt hast, die würde ich gerne zur Kenntnis nehmen, weil soweit ich den Forschungsstand eben kenne, ist das eben ja auch genau eines der Paradoxien, dass der eliminatorische Vernichtungsantisemitismus, für den die nationalsozialistische deutsche Herrschaft steht, ja eben genau sehr papierarm gewesen ist und sozusagen in der eigentlichen Durchführung ja auch, und da gibt es ja auch diverse Theorien, ne, mit der bewussten Komplizenschaft und durch Nicht-Aussprechen, aber eben auch die deutsche Volksgemeinschaft letztlich zum Mitwisser und auch objektiv zum Mithandeln zu machen. Das ist, wie gesagt, ein eigener Diskurs und das wäre mir jetzt zu glatt zu sagen, mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 war der Startschuss auch gleichzeitig für die Shoah gegeben. So. Insofern, klar, Weltkriegsführung und Shoah sind miteinander verknüpft, aber wie gesagt, das auch nur noch mal als kurze Reaktion. Ich wollte irgendwie noch was hier zu den Punkten, die schon zweimal gesagt werden, mit dem, inwieweit ist der Klassenkampf und das Festhalten an einer irgendwie Klassenkampfidee auf der Basis der Arbeit oder sowas schuld an der ganzen Angelegenheit. Vielleicht als kurze Nebenbemerkung zu der Frage davor, man kann den Antisemitismus nicht aus Antisemitismus erklären. Das ist zirkulär. Es muss irgendetwas außerhalb des Antisemitismus geben, was die Aktualisierung ermöglicht, benötigt oder irgendwie sowas. Und ja, und dann die Frage zu haben, ist das irgendwie, ist der Klassenkampf da das Zentrale? Da würde ich sagen, und gibt es das heute nicht mehr, da würde ich zum einen der Einschätzung irgendwie zustimmen, zu sagen, das geht stark wieder in die Richtung. Und also wenn man die ersten Mai-Mobilisierungen sich so anguckt und so weiter, das ist alles ziemlich grauenhaft. Man kommt aber damit nicht als Erklärung hin, weil man dann wiederum nicht erklären kann oder könnte, warum es dann so viele Gemeinsamkeiten mit dem nicht-linken oder nicht-Klassenkampf-Antisemitismus gibt. Es kann nicht irgendwie auf der Ebene einer Ursache oder sowas verhandelt werden. Insofern finde ich Olafs Dreiteilung schon sehr viel plausibler. Gleichzeitig ist aber bei Occupy ja aber auch wiederum das Spezifische, so richtig klassenkämpferisch ist das ja auch nur in den Träumen der drei linken Sekten, die da mitmachen. Ansonsten haben die ja alle ganz irre Vorstellungen davon, wie ihr Geld gerade entwertet ist oder sowas. Ausbeutung machen die Banker nicht. Die geben irgendwie Geld raus, das es gar nicht gibt oder irgendwie so wilde Geldfantasien haben die ja. Und trotzdem hat der Antisemitismus etwas Gemeinsames. Und dieses Trotzdem ist, glaube ich, für die Frage, auf welche allgemeineren gesellschaftlichen Bedingungen muss man raus, ganz wichtig. Also ich will das auch nur kurz noch benennen. Ich finde es sehr fruchtbar, sich dann tatsächlich mit den Bildern, die sich im Leninismus finden, auseinanderzusetzen, wo ich eine quasi sowas wie einen Vorlauf zu dem, was ich so komisch in der Occupy-Bewegung artikuliert finde. Da wird eben auch nicht viele Auseinandersetzungen von Lenin sind interessant und er ist auch in dem Sinne noch ein marxistischer Theoretiker und trotzdem, wenn er versucht, seine Ideen populär zu machen, kommt er einfach auf so simple Bilder wie wir hier unten, die da oben und wir sind arm, wir müssen arbeiten, um zu leben und andere, die müssen gar nichts tun und kriegen das große Geld und das sind, denke ich, die Vorstellungen, die auch in dieser Occupy-Bewegung da sind und da gibt es dann tatsächlich auch keine großen Unterschiede mehr zwischen links, rechts oder Mitte der Gesellschaft. Also es ist einfach so ein Unbehagen von warum komme ich hier nicht voran und anderen geht es ja viel, viel besser und auch noch so mühelos. Und das trifft einfach, glaube ich, ein sehr verbreitetes Gefühl. Ich habe eine Frage, also zu dem, was du vorhin gesagt hast, Herr Olaf, auf die gute Frage, was unterscheidet Linken von rechten Antisemitismus. Also meine Frage an dich. Also du hast dann gesagt, naja, also die Rechten undercover ist klar. Also das kann man auch im Antisemitismusbericht der Bundesregierung auch ganz gut nachlesen, zumindest in der Teil. Und die Linken würden es auch privat nicht zugeben. Das Problem ist verdrängt. Du bist Historiker. Was hat dich daran gehindert, an der einfachen Aussage zu sagen, der Unterschied zwischen rechten Antisemitismus und linken Antisemitismus ist historisch. Der Rechte hat zu Auschwitz geführt und wird da auch wieder hinführen. Also das ist Programm Happy Holocaust bei der NPD da in Mecklenburg-Vorpommern, kann man im Spiegel nachlesen. Das wissen wir alle. Und der Linke, der war dumm und auch hilflos und hat Auschwitz nicht verhindert. Aber er hat nicht zu Auschwitz geführt und er wird auch nicht zu Auschwitz führen. Das ist doch ein Unterschied ums Ganze. Also, wenn ich es als Historiker, wenn du mich so ansprichst, wenn ich es als Historiker beantworten soll, es hat zu der Ermordung vieler jüdischer Revolutionäre unter Stalin geführt. Das ist nicht nichts. Es hat zur, wie ich heute Abend deutlich gemacht habe, zur völligen Entsolidarisierung mit der Kommunistischen Partei Palästina bereits vor also 1929 geführt. Es führt bis heute bei kleineren linken Gruppierungen zu Gewalt. Und wie eben schon der Zwischenruf deutlich gemacht hat, es führt bis heute dazu, dass sich Linke mit Leuten solidarisieren, die den Staat Israel mit der Auslöschung drohen. Also da besteht immer, also wenn du jetzt darauf rumreiten willst, dass wir selber die Singularität der Shoah betonen, ja, da besteht immer noch ein Unterschied. Aber das ist ja auch nicht das Thema des heutigen Abends. Also das Thema des heutigen Abends ist doch nicht zu sagen, der linke Antisemitismus ist verglichen mit den Nazis nicht ganz so schlimm, sondern was uns interessiert hat, ist, woher kommt der linke Antisemitismus, warum gibt es ihn überhaupt in der Linken? Denn vielleicht ist es ein bisschen naiv, aber man kann ja erstmal auch rein theoretisch davon ausgehen, das dürfte innerhalb der radikalen Linken überhaupt gar kein Problem sein. Und wie man an der Geschichte zeigen kann, es ist ein Problem und da muss man sich damit auseinandersetzen, wo es herkommt. Jetzt mache ich noch die Überleitung zu morgen und übermorgen. Ich empfehle dir, morgen Abend den Film zu gucken und übermorgen an dem Workshop teilzunehmen. Okay, dann vielen Dank.